Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Das will ich gerne tun. Was werden wir heute machen? Ein bisschen rumtelefonieren unter der Potsdamer Telefonnummer 74 81 110. Seltsame, durchmischte, sehr unterschiedliche Musiken hören. Und dann werde ich versuchen, euch ab und an zum Nachdenken zu bringen. Zum Beispiel jetzt. Macht ihr euch manchmal Gedanken darüber, wer ihr so seid? Schweigen. Macht ihr euch manchmal vielleicht auch Gedanken darüber, was andere denken, wer ihr so seid? Macht ihr euch vielleicht mal Gedanken darüber, was ihr nur denkt, was ihr so seid? Mann, Kinder, ihr müsst noch ein bisschen nachdenken. Viele, viele Menschen rennen rum, die haben ein bestimmtes Bild von euch, jungen Menschen. Zwei solcher Bilder will ich jetzt vorstellen. Zum ersten Hertie. Hertie denkt euch ungefähr so. Jung und okay. So denkt Hertie über die Jugend von heute. Über die Jugend in Rom, London oder Paris. Über die Jugend in Hamburg, Berlin oder München. Über die Jugend international. Jugend international. Das ist doch das Motto einer tollen Schau bei Hertie. Was trägt der Twen in New York? Was trägt der Teenager in Paris? Was ist Duft in Ascona? Was ist eine Schau in Kopenhagen? 1000 Fragen, 1000 Antworten. In der schicksten Schau der Saison. Jugend international. Bei Hertie. Wir schwärmen für Jackes neuesten Hut. Ja, wir lieben den Blues von Louis Armstrong. Kinder, hört hin, so doof seid ihr. Das Lied vom Place Pigalle. Die Jugend ist international. Wir jungen Leute von heute sind okay. Wir haben alle die gleichen Träume. Wir jungen Leute von heute sind oh, dass wir so jung sind, das macht uns froh. Ja, Kinder, hart ist das Leben, aber so seid ihr, kann ich auch nichts dafür. Kick mal gleich zwei Anrufer hier. Protest, hallo, wer bist denn du? Hallo? Mensch, der denkt noch nach. Da, hallo, wer bist denn du? Hey! Hallihallo. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Ich verstehe dich nicht. Nee? Nee. Klar. Nee. Na, du verstehst mich doch. Hallo, ist da jemand? Ja. Hallo? Hallo? Mann, schlechte Verbindung. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Was mache ich denn jetzt? Weiter Hallo sagen. Ich nehme an, dass der da jetzt anruft, dass der vielleicht ein Radio zu Hause hat. Ja. Wenn der jetzt ein Radio zu Hause hätte, dann würde er mich ja hören. Ja. Wahrscheinlich. Wenn du mich jetzt hörst über dein Radio, kannst du vielleicht mal mit deinem Kopfhörer auf den Boden schlagen? Vielleicht kommt dann hier ein Geräusch an. Mit dem Kopfhörer? Das kommt nicht an. Offensichtlich hat er das Radio aus. Hallo, hörst du mich? Ja. Hörst du mich über Radio? Ja. Das ist schön. Ich höre hier nichts. Könntest du vielleicht mal als Antwort so Klopfzeichen geben, dass du vielleicht mit dem Telefonhörer auf den Boden schlägst? Ja, hör ich. Der gibt Antworten. Dann müssen wir das jetzt so machen. Ja ist einmal klopfen, nein ist zweimal klopfen. Ist das angekommen? War das jetzt immer oder zweimal? Ist das angekommen? Ist angekommen offensichtlich. So, jetzt muss ich, wir kriegen jetzt deinen Namen raus. Ich rate mal. Andreas? Fängt der Buchstabe mit A an? Mit B? C? D? E? Ich soll weiterspringen. K? Hinterm M oder vorm M? Ach so, nee, hinterm M. Vorm M, also N. Ah nee, N ist ja danach. A, B, C, D, E, F hatten wir. G, H, I, J, K, L, Lutz, Lars, Ludwig, Leiner, Ludi. Ah, das klang wie auflegen. Schade. Schade, hätte ein interessantes Gespräch werden können. Ach, ist das ärgerlich. Hallo? Hi. Hallo. Ja, hallo Kutner. Hallo. Was? Hallo. Hä? Hallo? Ach. Ich glaube, wir müssen jetzt selber machen. Ich kann nur hoffen, dass der Anrufer jetzt ein Radio zu Hause hat. Hallo? Und hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Mann, mit der Leitung. Ey, Kutner? Mit der Leitung. Hallo? Ja, hallo? Hey, du. Hallo? Scheiße. Ach, ist das ein Ärger. Ich kann noch mal dasselbe versuchen. Wenn du jetzt, hör mal zu, wenn du in ein Radio, hörst du mich vielleicht über Radio? Ja. Das ist schön, aber ich höre dich hier überhaupt gar nicht. Insofern werdet vielleicht, ich habe es eben mit Klopfzeichen versucht, das ging ganz gut. Hörst du mich? Wenn du mich jetzt über Radio hörst, dann könntest du mit einem Klopfen antworten. Einmal klopfen heißt ja. Woher wisst ihr, dass ich zweimal klopfen nein heißt? Hat mich nicht gehört offensichtlich, aber ihr wisst, was los ist. Mann. War das ein Klopfen? Ja, sagt sie. Bist du im weiblichen Geschlecht? Eine Frau, das ist schön. Jetzt den Namen rauskriegen. Fängt der Name mit einem Buchstaben an, der vorm M liegt? Ja, das ist prima, mit vorm M. Liegt da vielleicht vorm D? Vorm D. A? Ah, fängt mit A an. Super, immer geklopft. Angelika. Einmal. Angelika nicht. Andrea. Arne. Lise. Ante. Ante. Mir fällt kein Name mit A mehr ein. Ach, ist das eine Scheiße hier. Anja. Anja heißt sie. Was heißt denn jetzt? Einmal klopfen war ja oder war einmal klopfen nein? Wenn einmal klopfen ja ist, dann klopf mal einmal. Einmal klopfen ist ja. Anja. Nein. Ne, heißt sie nicht. Antje. Das war jetzt einmal geklopft, die heißt Antje. Ich habe eine Anruferin, die Antje heißt. Ist das super. So, Antje, wolltest du jetzt gegen dieses Bild, was Hertie von der Jugend zeichnet, wolltest du da widersprechen? Ja, wollte sie widersprechen? Antje, bist du denn... ich hoffe, du hörst mich noch über Radio. Mach bloß nicht das Radio aus, sonst ist die Verständigung völlig unterbrochen. Das ist ja schwierig, immer die Fragen so stellen, dass sie mit Klopf oder Klopf antworten kann. Ja. Du wolltest widersprechen, bist du denn selber jung? Unter 24? Unter 20? Unter 16? Unter 8? Ja. Unter 6? Hä? 5 bist du noch? Gott, ist die jung. Mei, oh mei. Nein. Du willst also widersprechen? Klopf, wunderbar. Du hörst mich ja, ist das blöder. Ansonsten könntest du ja Fragen stellen. Andersrum wäre Oma schön, wenn die andere Verbindung andersrum kaputt wäre. Dann könntet ihr Fragen stellen und ich würde mit Klopfen oder Doppelklopf antworten. Ist aber blöde, die Verbindung ist ja so rum, ist ja okay. Was? Antje wollte also widersprechen. Oh, ja. Du wolltest du eher grundsätzlich widersprechen, Antje? Ja, grundsätzlich widersprechen. Hältst du die Jugend für konsumgeil? Ja. Ja, hältst du für konsumgeil? Ja. Hältst du die Jugend auch für bescheuert? Nicht für bescheuert. Hältst du nicht? Hältst du die Jugend für Dufte? Aua. Auch nicht für Dufte? Weißt du, bist bescheuert. Bescheuert, aber nicht Dufte. Ein Bild der Jugend. Ich muss mir den Duft schreiben. Hä? Also bescheuert, aber nicht dufte die Jugend. Hallo? Kurtner. Antje, hörst du mich? Super, Antje hört mich. Antje, Mann, ich könnte ja jetzt tolle Vorträge halten, wenn ich mein Vorträgemanuskript hätte. Habe ich nicht. Antje. Ja, zack, ich sag bloß den Namen, sagt die ja. Hey, Antje. Du bist toll. Du bist ein super Dufter. Mann, es ist echt schwer, sich so zu unterhalten. Hallo? Mach ich einfach mal. Moin. Das ist ja praktisch. Moin. Moin. Moin. Moin. Mann. Puh, Antje, bist du noch da? Ah, jetzt wäre ich aber dankbar für zwei Klopfen gewesen. Dann hätte ich jetzt auflegen können und eine neue Musik spielen können. Antje, Mann, die Jugend ist bescheuert, aber undufte. Und du wolltest ja wieder sprechen. Rufst du aus Brandenburg an? Nicht aus Berlin? Auch nicht. Aus Sachsen? Aus Sachsen? Ich wäre verrückt, das erklärt, warum die Leitung so bescheuert ist. Das Klopfen klang auch so leicht wechselnd. Eher Dresden oder eher Großkreis Leipzig? Ach so, nee, eher Dresden? Eher Dresden. Direkt aus Dresden? Oben auf dem Berg? Nee, nicht oben auf dem Berg. Hast du Fritz im Kabel? Der Sachse hat Fritz im Kabel. Super. Antje, wollen wir Schluss machen? Super, da danke ich dir sehr für. Tschüss, Antje, das war echt ein tolles Gespräch mit dir. Die Jugend ist bescheuert, aber dufte, stimmt's? Das ist das Resümee. Tschüss, Antje, grüß die Dresdner Sachsen alle noch schön. Oh, das ist aber volle Pulle, tschüss hier. Tschüss. So, dann muss ich jetzt mal noch das andere Bild von der Jugend hier zeichnen. Also ich selber zeichne das nicht. Die erste Künstlerin, die hier gesungen hat und ihren Eindruck, ihr Bild von der heutigen Jugend vermittelt hat, war die uns allen werte und teure und extrem liebe Herti. Die nächste ist jetzt Juliane Werding, die Jugend als Kinder des Regenbogens sieht. Ein bisschen trauriges Lied, ein bisschen ein Lied, was etwas nachdenklich ist. Aber wenn diese Sendung hier einem Zweck dienen soll, dann dem, euch traurig und nachdenklich zu machen. Hauptsächlich aber traurig. Steffi hatte Krach mit ihren Eltern. Sie rannte fort, sie hielt es nicht mehr aus. Da traf sie Rolf, der sagte, komm doch mit uns. Und sie zogen in ein abbruchreifes Haus. Dann hat Tom die Wände tapeziert und Mike die Fenster repariert. Katja strich das Treppenhaus bunt an. Irgendwelche Jobs an. Das Haus war fertig, als der Winter begann. Sie nannten sich weglief, suchten sie so lang, bis man sie wieder fand. Und als man ihnen Strom und Wasser sperrte, es gab nichts, was man nicht gemeinsam überwand. Eines Morgens kamen Leute, brachen alle Türen auf. Sie zerschlugen Stein für Stein das schöne Haus. Und sie standen in der Kälte, doch ihr Traum war noch nicht aus. Denn jeder hatte nur gelernt daraus. Sie nannten sich Kinder. Das war Juliane Werding und ihr Blick auf die heutige Jugend. Jetzt hat man also die Wahl, ab morgen entweder noch nur noch bei Hertie oder bei Juliane Werding einkaufen zu gehen. Eine Entscheidung, die ich euch überlassen will. Und ich will hier weder Kontra- noch Pro-Werbung machen, sondern will... ich glaube, ich bin total als Moderator total wendig manchmal. Jetzt gelingt es mir von Hertie über Juliane Werding einen Bogen, eine Brücke, einen Salto Vitale zu schlagen hin zu DD, der eine der irgendwann letzten Sendungen, irgendwann habe ich letztens eine Sendung gemacht, vorige Woche ja nicht, davor war Heiner Müller, da von der, glaube ich, davor irgendeine Sendung zusammengefasst hat in altbewährter Art und Weise und daraus ein wunderbares, großartiges, hochartifizielles Hörstück produziert hat, das ihr euch jetzt zu Gemüte führen könnt, um so die unlängst erst kaum vergangene Vergangenheit, die fast noch Gegenwart ist, Revue tanzen zu lassen. Alles klar? Jetzt war ich schneller, als ich selber eigentlich vom Denken her bin. Ich habe, glaube ich, eben was Wichtiges gesagt, kann jetzt selber aber kaum rekapitulieren. Aber es ist ja auch nicht meine Aufgabe, dem zuzuhören, was ich hier sage, sondern meine Aufgabe ist es, einzig und allein zu sagen. Eure Aufgabe ist es, zuzuhören. Und wer gerade nicht zuhört, kann ja hier anrufen, 74 81 110 in Potsdam und kann selber was sagen. Er sollte allerdings versuchen, nicht im Sagen, nicht so schnell zu sein, wie ich im Denken langsam bin. So, Heizdecke, Bier, ich drehe die Heizung noch ein bisschen hoch. Ja, jetzt so gefällt's mir. Ja, ich muss auch gleich gehen. Ach, siehst du, ich hab's doch erahnt, du stehst wahrscheinlich schon in der Tür. Ja, und jemand muss ja die Getränke ranschaffen. Ach so, ja, stimmt. Man könnte auch was Sinnvolles tun. Und zum Tanzen gehen? Nee, mir ist nicht nach Feiern. Oh. Ja, Grau und Wetter, die Leute sterben, wie die fliegen. Soll ich mir mitbringen, Kasten Bier oder was? Das ist ein bisschen dürftig und arm. Flasche selbst. Ist ja eigentlich ein bisschen fies. Ja. Ja. Das hat auch so geknickt, warum eigentlich? Ist ja, wenn die Freundin einen Stromschock hat oder einen kurzen. Ja, ich ahne, was jetzt kommt. Ja, naja, aber das Thema wollen wir heute mal ausklammern. Ja. Außerdem kannst du gegen den kurzen nichts machen. Au, das ist ja bitter. Stell dir vor, jetzt im Süden, wir Vögeln gleich, ziehen gern Italien. Und hier sind's mehr Schweine. Tja, nix mit Sonne, Süden, Gastfreundlichkeit. Du gastfreundliches deutsches Schwein. Man sollte den Winter auf dem Fontanellen verbringen. Und da sind deutsche Schweineweihnacht? Ja, so bei 30 Grad. Und zum Schluss schöne Prügelei mit dem Weihnachtsmann? Weihnachtsmänner prügeln sich doch nicht. Ey, was sind denn das für Flaschen? Ja, die sind halt härter drauf da. Ja, die ballern halt gleich richtig los und prügeln sich nicht. Mich? Nee, die sind nicht so nett wie ich, oder? Ja, ich finde dich auch sehr nett und ich verstehe das, wenn du dich sehr nett findest. Na, sind wir heute mal nett. Naja, gut. Was hast du eigentlich zu Weihnachten bekommen? Chlorreinigungsmittel, Zahnpasta und all so ein Scheiß. Hurra, das klingt aber nicht so schön. Oh. Hast du dir das alles gewünscht? Ja. Aha, ich habe übrigens noch was für dich hier. Für wen? Für mich? Ja, für dich. Kannst du dir mal angucken, auspacken. Eieiei. Ja, gleich ein 12er-Pack. So viel? Naja, ich habe noch viel mehr davon. Ich kann es mal ein paar abgeben. Ja, aber erzähl das keinem. Das ist ja ach, ist ein Geheimnis? Das ist doch peinlich, wenn man das jemand erzählt. Ja, naja, mir ist es nicht peinlich und dir muss es auch nicht peinlich sein. Hat sich jemand Klopapier zu Weihnachten wünscht? Nee, also, ist aber nicht. Nee, also ich finde schon. Manchmal nur so, auch wenn es manchmal so klingt. Ach, und 2 Rollen sind von Johnny. Ach, eigentlich ist er doch ganz nett. Die rosafarben. Ach, Mensch, jetzt müsste man doch umärmeln und eine Brust drücken. Und ich weiß schon, prima gutes Geburtstagsgeschenk für dich. Das wirst du jetzt beispielifizieren müssen. Na, es ist was Praktisches. Zahnstocher? Die kleinen Holzzahnstocher? Nee. Hm, verrate ich noch nicht. Findest du dann gut? Ja, soll ja Überraschung sein. Was ist also, das hier? Ey, bitte? Nimm die Finger von meinem Sack. Ja. Ey, als Weihnachtsmann muss man cool sein. Dann nimmt man den Sack und geht wieder. Der Weihnachtsmann kommt, Johnny Walker geht. Lustig, wa? Könnte ich mich richtig auch scheckig drüber lassen. Ja, war nämlich genau verkehrt rum. Ja, da muss man aufpassen. Mhm, gut, den Fortschritt verdankt die Menschheit. Den Unzufriedenen. Ja. Deshalb schreite und gehe ich jetzt fort und hol Getränke. Sehr einsichtsvoll. Tschüss. Ciao. Das Schlimme an diesen DD-schen Zusammenschnitten der jeweils letzten Sendung ist immer, dass mir in sehr erniedrigender Art und Weise vor Augen geführt wird, was ich hier in so einer Sendung zusammenrede. C'est toi. Hey, das ist Stereo Total. Support your local heroes. Ein Satz, den ich bei Martin Petersdorf gehört habe. Supportet die kräftig. Kauft immer schön diese wunderbare AOA oder OAO-Platte. Stereo Total. Wer die Platte nicht hat, ist doof. Andererseits, man kann die Platte haben und trotzdem doof sein. Aber besser ist, man hat sie. Jetzt werden wahrscheinlich wieder einige Fragen, Stereo Total, wer ist denn das irgendwie? Kinder, ihr kennt das. Ja, das hier, das sind die hier. Alle klar? Ich lass mal ansehen. So, und da breche ich jetzt ab, einfach um eure Kaufwut zu steigern. Stereo Total. Echt eine super schicke, nette, tolle, liebe, schöne, feine, prima Platte, die nirgendwo fehlen sollte. Ich will andererseits noch weitermachen. Jetzt haben in der Zwischenzeit haben wir einfach einen angerufen und die sagt, Hertie, kennen wir, aber Juliane Werding kennen wir nicht. Jetzt werde ich natürlich mich hier nicht so weit auf eure Wünsche flehen und Bitten einlassen, euch zu erklären, wer Juliane Werding ist. Das kann Juliane selber machen, dann gibt's die Nachrichten und dann wird irgendwann lostelefoniert. Juliane Werding erklärt, wer Juliane ist. Kinder, dreht auf, dass die Boxen platzen. Es begann alles damit, dass ich im Talentschuppen sang und die Herren von der Jury meinten, meine Stimme käme ganz gut an. Man stellte mich hinter ein Mikrofon und setzte mir Kopfhörer auf und nach vielem Probieren und Üben war meine erste Schallplatte drauf. Bald kamen wir beide ins Fernsehen, meine Gitarre und ich mit schrecklichem Lampenfieber. Doch das Publikum mochte mein Lied. Und Herr Schmidt, unser Briefträger, staunte sehr. Da war plötzlich so viel Post für mich. Und Reporter riefen zu Hause an und fragten, na, wie fühlst du dich? Mein Name ist Juliane und ich sing, was mir gefällt. Lustige Lieder und traurige Songs unserer gar nicht mehr so heilen Welt. Mein Name ist Juliane und ich singe auch für dich. Aber zu wissen, was dich interessiert, das ist gar nicht so einfach für mich. Manchmal, wenn ich auf der Straße gehe, starren die Leute mich an. Ich bleib stehen, um mit ihnen zu reden, doch sie wollen nur mein Autogramm. Ich bin doch ein Mädchen wie Tausende, hab ein völlig normales Gesicht. Ich sprech aus, was die anderen denken, doch ein Denkmal, das bin ich nicht. Mein Name ist Juliane und ich sing, was mir gefällt. Lustige Lieder und traurige Songs unserer gar nicht mehr so heilen Welt. Mein Name ist Juliane und ich singe auch für dich. Aber zu wissen, was dich interessiert, das ist gar nicht so einfach für mich. Heute sing ich für euch hier, solang ihr wollt, und ich gebe mein Bestes gern her. Doch hinterher, wenn alle fortgehen, fühl ich mich alleine und leer. Dann gehen wir nochmal in den dunklen Saal, meine Gitarre und ich. Doch so laut ich auch spiele, es macht keinen Spaß, weil es ohne euch doch sinnlos ist. Mein Name ist Juliane und ich sing, was mir gefällt. Lustige Lieder und traurige Songs unserer gar nicht mehr so heilen Welt. Mein Name ist Juliane und ich singe auch für dich. Aber zu wissen, was dich interessiert, das ist gar nicht so einfach für mich. Wow, 22.30 Uhr. Fritz Kurzinfo. Kanzlerrunde. Unter Leitung von Kohl sind am Abend in Bonn Spitzenvertreter von Arbeitgeber und Gewerkschaften zu einem weiteren Gespräch über den Abbau der Arbeitslosigkeit zusammengekommen. Rücktritt. In Moskau hat heute der Vorsitzende der russischen Menschenrechtskommission Kowaljow sein Amt niedergelegt. Er wirft Präsident Jelzin eine endgültige Abkehr vom Reformkurs vor. Zugleich trat Kowaljow aus dem Beraterstab Jelzins aus. Ankunft. Der erste Versorgungstransport der Bundeswehr in Bosnien-Herzegowina traf am Abend planmäßig in Mostar ein. Die Kolonne war in Split gestartet und brachte Nachschub für spanische Soldaten der NATO-Friedenstruppe. Protest. Studenten der Freien und der Humboldt-Universität haben heute kurzzeitig das BAföG-Amt im Berliner Bezirk Mitte symbolisch besetzt. Sie wollten damit gegen die geplante Verzinsung der Studienförderung demonstrieren. Deutsche Eishockey-Liga, Zwischenrunde, Preußen Devils Berlin, e.V. Landshut 4:1. Wetter. Nachts bis minus 10 Grad, morgen heiter bis wolkig um minus 6 Grad. Fritz präsentiert David Bowie mit neuen und alten Songs. David Bowie, live in Berlin, im Vorprogramm Morrissey. Achtung, Morrissey muss wegen Krankheit leider absagen, nach Ersatz wird gesucht. David Bowie, Donnerstag, 1. Februar, Deutschlandhalle. präsentiert von Fritz. Von Fritz. Oh, you yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Entrollt eure Nase. Burschen von Bord, Schluss mit dem Zank und Gezauder. Still da, ihr Redner, du hast das Wort, rede, Genosse Mauser. Recht das Gesetz aus Adams Zeiten, Gaulgeschichte, du hinkst. Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links, links. Wollen die Kinder zu Schanden reiten, links, links, links. Blaujacken, hey, wann greift ihr an? Fürchtet ihr Ozeanstürme? Wurden im Hafen euch eurem Kahn rostig die Panzertürme? Lasst den britischen Löwen brüllen, zahnlos fletschen des Sphinx. Keiner zwingt die Kommune zu Willen, links, links, links. Keiner zwingt die Kommune zu Willen, links, links. Dort hinter finster, schwerem Gebirg liegt das Land der Sonne brach. Quer durch die Not- und Elendsbezirk stampft euren Schritt millionenfach. Droht die gemietete Bande mit stählerner Brandung rings. Russland trotz der Entente links. Sollte verfehlen, Erhaltes sollte uns blenden. Kräftig der Welt ran an die Kehle mit proletarischen Händen, die ihr kühn ins Gefecht saust. Himmel sei Flaggen beschwingt, eh wer streitet dort rechts aus? Links, links, links, eh wer streitet dort rechts? Das war Ernst Busch, eine Platte, die mindestens so toll und wichtig wie die von Stereo Total ist und ein Name, den man unbedingt neben Hertie und Juliane Werding selber kennen sollte. Manchmal gibt es ja so Tage, da ist man nicht wirsch und nicht unwirsch, nicht mütig und nicht übermütig. Heute ist so ein Tag. Tag, Genosse Mauser. Hallo? Hallo? Ey Mann, ich hab voll rangeredet, zack, ringedrückt, dachte, gleich kommt eine Antwort, ein schönes Gespräch, ohne große Anmoderation, ohne dass ich zwischendurch hier rumdödeln muss. Hallo? ach, der hört mich scheinbar nicht. Oder umgekehrt? Nee, sagt er, nee. Nabend? Nabend? Ist da jemand? Auch nicht. Zweimal klopfen? Na bitte, dann müssen wir uns eben Kassiba schicken. Tschüss. Tag. Hallo. Ja. Hi. Hi. Hier ist Georg. Tag, Georg. Ja, wie geht's? Blendend. Gut. Naja, also ich weiß jetzt irgendwie nicht, was ihr Thema ist. Also, naja, ich rede mal ein bisschen mit dir, ne? Oder mit mir. Red mal mit dir. Okay. Ich höre zu, ja? Okay, einverstanden? Ja. Naja, super. Also, ich war jetzt letzte Woche mit meiner Klasse so auf so einer Skifahrt. War ganz toll. Sag mal, wenn du dich mit dir selber unterhältst, redest du da echt über Klassenskifahrten? Klassenfahrten? Ja, also, unterhältst du dich mit dir selber über Klassenfahrten? Ne, ich muss das ja alles nochmal so mir nochmal vorstellen und nochmal drüber nachdenken. Warum? Wer zwingt dich dazu? So ein Träumen, weißt du. Wer zwingt dich dazu? Ja, mein Unterbewusstsein. Ach Gott. Das möchte ich ja nicht haben, dein Unterbewusstsein. Naja, du hast wahrscheinlich dein eigenes. Wozu zwingt denn dich das noch so, dein Unterbewusstsein? Ach, na, so ganz üble Sachen will ich gar nicht sagen. Doch, sag mal ganz üble Sachen. Ach, ne, weiß ich nicht, also so. Ah, doch, mach mal, sag mal ganz üble Sachen. Kann ich sagen. Nee, doch, sag mal ganz, ganz üble Sachen. Ganz, ganz üble Sachen. Ah, ja. Noch übler also, als Klassenfahrt. Na, wenn ich so über die Straße gehe und mir so einen Kaugummi auspacke, dann kommt es schon mal vor, dass ich den irgendwie nicht etwa in einen Papierkorb schmeiße, sondern auf die Straße oder so. Und also es gibt sogar Sachen, die noch schlimmer sind. Sag mal Sachen, die noch schlimmer sind. Ey, na, das kann ich doch nicht machen. Na klar, kannst du das machen. Dann kommen morgen die Leute an und sagen so, ey Georg, was machst du für schlimme Sachen? Und nee, die wenden sich ja an dein Unterbewusstsein, damit hast du doch nichts zu tun. Naja, ich meine, ich bin ja sozusagen die Herberge meines Unterbewusstseins. Naja, aber die werden doch nicht gleich Herbergsfriedensbruch begehen. Na, wer weiß. Nee, bin mir ganz sicher. Ja auch schlimme Leute mit vielleicht sogar noch schlimmeren Unterbewusstsein. Nee, lass uns mal über dein Unterbewusstsein reden. Was ist ein Plural von Unterbewusstsein? Das interessiert mich jetzt. Was passiert denn da noch so? Wozu zwingt dich das noch so? Naja, also es ist schon wirklich übel. Mir fällt jetzt auch irgendwie gar nichts ein. Also, auch zu Handlungen, die, sagen wir mal, Kaugummi auf die Straße werfen, noch weit an Obszönität übertreffen? Ja, also es gibt so Sachen und Tage, da fange ich irgendwie an, plötzlich Woody Allen zu zitieren und so. Ach. Ja. Und daran ist dein Unterbewusstsein schuld? Ja. Das fängt so an, so plötzlich. Beispielsweise, es sollte bemerkt werden, dass wenn eine Revolution vorbei ist, die Unterdrückten auf die Regierung übernehmen und anfangen, die Unterdrücker aufzutreten und solche Sachen. Das sagt Woody Allen? Ja. Oder dein Unterbewusstsein? Ja, das sagt Woody Allen, durch mein Unterbewusstsein. Sieht dein Unterbewusstsein auch ein bisschen aus wie Woody Allen, so klein mit Hornbrille? Naja, klein schon, aber ohne Hornbrille. Ohne Hornbrille? Ja, die Hornbrille habe ich. Mensch, Mensch, Mensch. Also was du auf jeden Fall vermeiden solltest, unterbewusstseinserweiternde Drogen nehmen? Ja, klar. Das natürlich nicht. Überbewusstsein. Ja, und solltest vielleicht irgendwie zusehen, dass du dein Unterbewusstsein loswirst. Naja, weißt du nicht, das probiere ich erstmal mit dem Gewissen. Wie, mit dem Gewissen? Du versuchst dein Gewissen gegen dein Unterbewusstsein auszuspielen? Ich probiere das Gewissen loszuwerden. Na, versuch doch lieber, das Unterbewusstsein erstmal loszuwerden. Nee, aber gewissenlos ist besser als Unterbewusstsein. Ach so, weil dein Gewissen auch immer noch dazwischen redet. Ja. Du bist jetzt wirklich ja quasi eine Marionette deines Gewissens und deines Unterbewusstseins. Ja. Und beide kämpfen heftig miteinander, denke ich. Naja, klar. Und stärker ist sicher das Unterbewusstsein. Naja, weiß ich nicht. Also, die hängen ja auch irgendwie zusammen, die sprechen sich ja ab ein bisschen. Inwiefern? Naja, weiß ich nicht. Ist so geheimdienstmäßig. Weißt du, man weiß nie, was gegen einen läuft. Aber sag doch mal, immer, was das Unterbewusstsein will, findet doch dein Gewissen wahrscheinlich scheiße. Naja, das ist die Frage. Also, ja. Tritt denn dein Gewissen auch manchmal aktiv in Erscheinung? Mein was? Dein Gewissen? Naja, es gibt so Tage, ja klar. Also da sitzt es mir so auf die Schulter, kennt man ja aus den Comics, ne? Ja. So rechts gut, links böse. Oder umgekehrt. Ja. Und dann läufst du mit rechts ganz schwer herabgehängender Schulter, weil das Böse immer viel schwerer ist. Mhm. Ja. Aber das Böse macht mehr Spaß. Mensch, Georg. Gewissen. Ja, du bist nicht zu beneiden. Nee. Ich habe schon ein sehr schweres Leben. Ja, wie wär's mit Selbstmord? Naja, mal sehen. Ja? Ja. Ist doch ein Angebot, oder? Ist doch ein faires Angebot. Doch, ist nicht doch ein weitherziger, liebevoller, menschenfreundlicher Rat von mir. Ja, ich danke dir. Gut. Okay. Georg, schreib es dir auf. An Jonas, ja? Vergiss es nicht. Schreib es dir in dein Hausaufgabenheft, okay. Ja? Und dann los. Morgen direkt nach Mathe. Selbstmord machen nicht vergessen. Ja, morgen ist Wandertag. Ach Gott. Viel Spaß, Georg. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Mann, ist ja doch schwer, dass sich Gespräche so ergeben, merke ich gerade mal. Aber Versuche sind ja vielleicht noch wert. Ich habe heute eigentlich 3 Themen hier zur Auswahl und überlege gerade, ob ich jetzt den Anrufer entscheiden lassen sollte. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Heinz. Guten Abend. Tag, Heinz. Hallo. Schönes neues Jahr. Ja, ebenso. Ah, siehst du, ich bin jemand mit einem Elefantengedächtnis. Ich kann mich ja am 23. Januar noch daran erinnern, dass wir in einem neuen Jahr leben. Super. Und Grüße ausrichten. Ja. Heinz, du rufst jetzt auch einfach so an. Ich habe ja kein Thema gesagt. Na, du hast doch gerade gesagt, ich soll darüber entscheiden. Ach so. Du willst jetzt darüber entscheiden oder hast du einen zünftigen Themenvorschlag? Einen zünftigen? Ja. Ich hätte den Vorschlag, dass du noch was von Stereo Total spielst. Einen zünftigen, aber unzüchtigen. Nee. lieber einen züchtigen? Ja, mach mal deine 3 Vorschläge und dann wähle ich aus, was für mich unzünftig ist. Du hast selber kein Zünftchen, unzüchtigen? Nee, so spontan. Vielleicht wird es nicht sein. Stereo Total, Mann. Ach nee, kann ich nicht nochmal. Ich hab noch so viel schicke Musik. Schade. Das zweite Stück. Das zweite Stück? Ist das? Das zweite Stück ist, ja, Cellamore. Nachdem ich ja schon erfahren habe, dass ich blöd bin, nur weil ich es noch nicht hab. Ach so. Ja? Ach, das habe ich vorhin wieder ein bisschen direkt formuliert, wa? So direkt, dass möglicherweise so ja nette Hörer verprellt sind? Ja, die haben alle jetzt abgeschaltet. Bist du, Und du hast Radio auch schon aus, aber nur noch telefonieren und ein bisschen beschweren, hä? Ja, genau. Ja. Dann ist Sense hier. Ja, prima. Warum hast du die Platte denn noch nicht? Die muss man echt haben, glaube ich. Ja, nee, ich hatte kein Geld mit, ich war im Plattenladen und so, hab die da auch streamen gesehen, hab dann aber auch kein Geld mit gehabt. Ach, so eine schicke, schöne, tolle Platte. Ja, fand ich auch. Stereo total. Jetzt sag mal deine drei Themen. Ja, Du selber hast keinen Vorschlag? Nein. Nee? Immer noch nicht. Was ist Dufte in Ascona? Ist doch eine Hertie-Frage, die mich sehr bewegt. Das wäre, finde ich, ein Vorschlag. Was ist Dufte in Ascona? Ich weiß nicht, ob da so potenziell viele Führer anrufen. Naja, das muss jetzt nicht unbedingt Ascona sein, sondern überhaupt, was ist Dufte, was ist schick, was ist flott und noch nicht ausgebufft und abgelascht. Aha. Was gerade so angesagt ist. Hast du dann einen Vorschlag? Was ist denn bei dir gerade so angesagt? Oh, ich glaube, in der Beziehung bin ich extrem unangesagt. Nee, aber man hat doch selber vielleicht so die gesellschaftliche Konvention sprengend, aber doch eigene Moden. Also was jetzt für mich persönlich total angesagt ist. Ja. Zum Beispiel irgendein Wort oder irgendeine bestimmte Art, sich zu kleiden oder eine bestimmte Musik oder einen Club oder ein Getränk. Frozen Margarita zum Beispiel. Ja, Zelta. Zelta? Hau, hau, hau, hau. Ah, ich weiß, ich schlage jetzt selber die Stränge. Ganz herben Energy Drinks. Ja, Red Bull. Red Bull? Trinkst du Red Bull? Ja, literweise. Nee, sag mal ganz ehrlich. Nein. Überhaupt gar nicht? Nee. Nicht mal so aus Selbstversuch und Interesse? Ich hab mal eine Dose probiert, ja. Und? Wie hat sie gewirkt? Das hat geschmeckt wie Himbeersaft. Ja. Aber ansonsten habe ich da keinerlei Wirkung verspürt. Nee? Nö. Na, aber das soll ja doch aber die... Aber ich habe auch nicht die Bemühungen angestellt, um jetzt die eventuellen Kraftauswüchse da zu testen. Du hast dich wahrscheinlich ja nicht richtig auf dich selbst konzentriert. Ansonsten solltet ja die peinende, erschreckende Wirkung einer halben Tasse Kaffee ungefähr haben. Ja, so trinke ich aber auch keinen Kaffee. Insofern ist es relativ... Total ausrastet. Und Tee? Tee trinke ich. Aber nur Kräuter, ja? Nein, nicht nur Kräuter. Richtig, auch manchmal richtig volle Pulle schwarzen Erwachsenentee? Ja, ich habe jetzt geschenkt bekommen eine Dose Mango-Tee. So parfümierten? Nee, das schmeckt man überhaupt nicht raus. Also wenn es nicht draufsteht, ich glaube, da hast du auch bloß ganz normalen Tee reingetan. Ansonsten kann man den prima im Sommer unter die Achseln nehmen. Und da verbreitet man einen tollen Mango-Geruch. Ja gut, aber man muss dann immer mit so angewinkelten Armen laufen. Weil wenn man die dann so ausstreckt, dann fällt alles gleich runter. Ach so, haben sie dir Teebeutel geschenkt? Naja, oder man spielt da so bestimmte Techniken, dass man das irgendwie noch mit Tesafilm, den Teebeutel festmacht an der Haut oder so. Ah ja, nee, das ist aber auch wahrscheinlich auch hautunverträglich, gerade Tesafilm. Ja, und schweißtreibend wieder, da wird die Wirkung wieder annulliert. Meinst du, Mango-Tee ist schweißtreibend unter den Achseln? Nein, der Tesafilm. Der Tesafilm, richtig, der Tesafilm. Naja. Aber wenn man Teebeutel nimmt, da wird ja schon durch den Beutel allein jede Menge Schweiß erstmal aufgenommen. Und dann quellen die Teeblätter... Und man läuft zum Schluss wieder Terminator durch die Gegend. Eine super Vorstellung. Klar, ja. Wenn die Schultern so hochkommen, oben die Oberarme ein bisschen ausbuffeln, dann sieht das schon klasse aus. Ja, toll. Ich werde es gleich mal ausprobieren morgen. Ja? Obwohl, jetzt ist nicht so warm. Jetzt schwitzt man nicht so. Ja. Aber ich glaube, auch Mango-Tee kommt da total gut. Oder vielleicht gibt es sogar Patchouli-Tee. Oder Calvin Klein-Tee. Oder Egoist-Tee. Oder wenigstens den Newton 4711 Teebeutel. Den guten alten aus Köln. Ja. Super. Ja. Heinz. Ja, Mango-Tee, Mango-Tee. Mhm. Und, aber das schmeckt man eigentlich gar nicht raus. Also wenn man es nicht wüsste. Ja, das ist ja total sinnig, oder? Ja, ich habe ja auch den Verdacht, dass die Bussi Dose genommen haben und dann so einen ganz normalen Tee reingefüllt haben. Und wie hast du den überreicht gekriegt? Du Heinz, ich habe hier ein Büchschen Mango-Tee für dich, war schweineteuer, aber mach dir keine Sorgen, man schmeckt es nicht raus. Nee, auf den Geschmack und auf den Preis sind sie gar nicht eingegangen. Also sie haben mir die Büchse überreicht, die war eingepackt. Völlig verschämt? Haben sie vielleicht selber geschenkt gekriegt und weiter verschenkt? Nee, das glaube ich nicht, weil es waren auch dazu noch alle Utensilien so. So eine große Teetasse und ein Tee-Ei. Es sah also schon danach aus, dass du so dich so alles zusammengekauft hast. Ein Tee-Ei, so aus Metall? Ja. Ist doch Gift für den Tee. Gift für den Tee? Ist Gift für den Tee. Aha. Gerade metallische Gegenstände im Tee. Oh, Gift. Dann darf ich auch keinen mit, also nicht mehr umrühren, ja? Haken, alles so eine Sachen. Gift für den Tee. Wieso kommt ihr denn darauf? Ist so, habe ich gelesen. Ja? Ja. Oh, ich habe auch mal ein ganz tolles Teebuch gesehen. Mit Eierlöffeln muss man den umrühren, den Newton-Tee. Das ist ja eklig. Und Candies-Zucker. Ja, nee. Ich und so hochschlürfen. Wie der Japaner selbst. Hm, nee. Hast du so eine Teezeremonie wenigstens? Räucherstäbchen? Ja, so, nee, um Gottes Willen, ja, ja, klar. Und dann noch ein Dimmer? Rotes Licht. Rotes Licht? Nein, habe ich alles nicht. Keine Zeremonie. Nee? Nee, aber ich habe allen Ernstes mal... Da schlenderst du echt, zack, die Neonbirne wird angeknallt und dann mit einem Löffel aus dem Blechtopf deinen Tee da trinken? Klar, alles ist mit und alles drumrum. Auch noch Zitrone drin und so? Nee, keine Zitrone. Fernseher an? Nee, ich habe keinen Fernseher. Aber wenn ihn, sei ehrlich, Heinz, wenn du ihn hättest, dann wäre der an, oder? Ja, das Mann, Heinz, merke ich manchmal, Heinz, wenn ich bei anderen Heinz, Leuten bin, wo ein Fernseher ist, dann gucke ich doch mal und so. Denn wenn man da nichts Besseres zu tun hat, aber an sich habe ich keinen. Ey, soll ich dir mal sagen, wie willensstark ich bin? Na. Ich habe einen Fernseher und kicke auch nie. Und das bedauere das aber immer hinterher. Das haben wir alle. Nee, ich bedauere das ja. Manchmal lohnt sich das wirklich, Fernsehen zu gucken. Gerade letzten Dienstag. Das war ja eine illustre Runde. Na, das war ja eine, ja. Besonders die Zusammenstellung hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen Marianne und Michael waren total ja, prima. Super. Ey, die haben sich mir sofort ins Herz gesprochen. Ja, da hat man auch recht gemerkt, ihr wart gleich so ein Herz und eine Seele. Mhm. Wir haben auch nachher noch lange zusammengesessen. Köpfe tuscheln zusammengesteckt. Und Konsalik? Nee, Konsalik nicht. Der ist denn weg, oder wie? Ja, ach, Ola Nazi, was soll ich mich mit dem unterhalten? Alter Wehrmachtsoffizier. Ich kenne jetzt Konsalik Geschichte nicht so genau. Das war schon ein bisschen komisch. Als er da gefragt wurde nach den Verbrechen der Wehrmacht und sich also davon nichts wusste, der alte Kriegsberichterstatter. Tja. Na gut, Heinz, ja? Also was Duft in Ascona ist, weißt du nicht? Nee. Nee. Dann wollte ich, wäre meine zweite Frage also gewesen. Du hattest doch schon ein Thema vorhin. Welches? Na, ob man. Sein Unterbewusstsein loswerden kann. Nein, du wolltest eigentlich nur auf diese Hertie-Sache, die mich übrigens sehr an diese Bolle-Single erinnert hat. Ja, prima. Da wolltest du doch irgendwie darauf hinarbeiten und da ging es doch irgendwie darum, wie man sich selbst sieht und die andere ansehen und sowas. Ach so. Ja. Ja. Dann lässt sie was draus machen, glaube ich. Meinst du? Ja. Die Frage, wie man sich selbst sieht? Nee, das ist ein bisschen sehr allgemein so. Aber ja. Ich weiß nicht, aber so, da könnte man irgendwie noch was draus machen. Ah, wie denn? Ja, das ist dein Problem. Heinz, pass mal auf, dann würde ich dir jetzt hier aber mal Gelegenheit geben. Bist du da einverstanden? Womit? Dass du jetzt vielleicht mal dieses Thema einfach an meiner Stelle mit einem anderen Hörer Nee, da trinke ich dann doch lieber einen Mango-Tee aus meinem Blechnäpfchen. Jetzt sag erstmal deine beiden anderen Themen. Welches Alter ist das Beste? Hast du da eine Vorstellung, wie alt bist du, Heinz? Ich werde bald 22. Ja. Hast du so eine Vorstellung vom idealen Alter? Naja, ich habe zu wenig Alter bisher durchgemacht. Ach stimmt, du hast ja nur gerade 22 Alter erst durchgemacht. Kann ich nicht. Ja. Aber so. Welches war denn das Schönste von diesen 22 Jahren? Tja, so Kindheit fand ich schon schön. So sagen wir mal so 5. Ja? Ja, das fand ich schon so im Nachhinein. Damals bestimmt nicht so, aber jetzt im Nachhinein fand ich das schon schön. Und an die schweren Jahre zwischen 9 und 13 erinnerst du dich nur mit Grausen? Ja, genau, das war eine furchtbare Zeit. Ehrlich? Ja, ja. Aber Hautunreinheiten kommen doch erst später. Ja, na, ich war immer sehr frühreif. Du warst sehr frühreif? Ja, ja, schon immer. Schon mit 5. Ach, schon mit 5 lange Hosen. Auch wenn draußen volle Pulle Sonne schien. Klar, immer. Ja? Schwarze lange Hosen. Und im Winter aber lange Unterhosen auch. Selbstbewusst. Ja. So graue Buchsen. Nee, also lange Unterhosen hatte ich nie. Echt nicht? Nee, also jedenfalls nicht bis dahin, wo ich mich erinnern kann. Aha, glückliche ja. Kindheit, kann man dann nur sagen. Ja eben, ich sag ja 5 von ja, Heinz. Und meine dritte Frage wäre ein Jahresrückblick 96. Oh ja, da hat sich eine Menge ereignet. Echt? Bei dir hat sich da eine Menge ereignet? Doch, ja. Du denkst, das ist ein dankbares Thema? Also ich hab's mir nur deswegen ausgewählt, weil mir aufgefallen ist, dass Ende 95 waren ja überall Jahresrückblicke. Ja, und man hat einfach gesehen, der Mensch ist mit der Erinnerung an ein ganzes Jahr, an 365 Tage, total überfordert. Ja? Achso, dann meinst du so ein kleiner Zeitraum von 3 Wochen? Und 3 Wochen, 23 Tage ist ein Zeitraum, der sich, glaube ich, im menschlichen Gehirn ungefähr adäquat 1:1 erinnerungsmäßig niederspeichern kann. Ja. Nur ob dann auch das Repertoire der Highlights schon so angewachsen ist, ist eine andere Frage. Ja, na, Urlaub war wahrscheinlich noch nicht. Jedenfalls irgendwie wenig Sonne wird eine Rolle, Sonne wird nicht so eine Rolle spielen. Ja, ich hatte aber schon 3 Tage Urlaub. Ach, und was hast du da gemacht? Da bin ich nach Lohburg gefahren. Lohburg? Ja, das ist in Sachsen-Anhalt. Und was macht man da? Da besucht man seine Tante. Das war ganz toll. Und du warst ja offensichtlich nicht der Einzige, weil du sagst, da besucht man seine Tante? Na, die Frage lautet ja, was macht in man in welchem da? Stadtbezirk wohnst du? Charlottenburg mittlerweile. Charlottenburg. Die ganzen Charlottenburger besuchen alle ihre Tante in Lohburg? Nee, das nicht. Aber da die Frage in der Mannform gestellt war... Ah ja, stimmt. Dachte ich, ich muss die Antwort auch in dieser Form reden. Ey, Heinz, du bist aber aufmerksam. Du hörst ja aufmerksamer zu, als ich frage. Ja, und das ohne Radio. Das habe ich schon aufgeschaltet. Wie? Ach ja, stimmt. Ja. Oh Mann. So, also Jahresrückblick 96 wäre deins nicht? Nö. Also eigentlich schon, ja. Also ich kann was erzählen, aber ich glaube nicht, dass da... Wieso? Ging in Lohburg voll die Post ab mit der Tante? Seid ihr schön rumgezogen? ja, so nachts um die Ecken und so. Ja? Ganz toll. Die ganzen Lohburger Bars alle abgeklappert? Ja, nee. Also die ist auf einem fast älter, die Tante. Ja. Und insofern war das nicht mehr so. Ach so. Das Programm, sag ich mal, das Hauptprogramm. Ah. Also an sich, das waren ja auch nur 3 Tage, wie gesagt. Kaffeefahrt gemacht, schön gemeinsam? Ja, nee, auch nicht. Oh, nicht. Nee. Was habt ihr denn gemacht? Was macht man denn mit einer älteren Tante in Lohburg, außer Fernsehen? Jetzt hast du auch schon sehr eingeschränkt. Ja. Ausholen und die ganzen Quizsendungen aufzählen. Hier. Ja, habt ihr schön Fernsehen gekickt, Bede? Ja, teilweise. Und da gesessen und Bede so Werbefernsehen raten gemacht, wer das als erster rauskriegt? Nee, das macht nur im Kino Spaß. Das macht nur im Kino Spaß? Ja. Nee, im Kino macht doch bei Werbung immer verächtlich Lachen Spaß, finde ich. Ja. Lachst du da auch immer verächtlich? Beim Tagesspiegel zum Beispiel. Na, am schlimmsten ist ja Kurier. Hast du Kurier schon mal gehört? Berliner Kurier? Berliner Zeitung kenne ich, wo die Möbel hinstellen. Meinst du, das ist alles mit Liebe gemacht? Nee, ich meine Berliner Kurier. Nee, das ist so eine total fiese Stimme. Und dann schlagen die mit der Zeitung, das finde ich aber ein eindrucksvolles und stimmiert Bild eine Fliege tot. Ja, und werben damit für die Zeitung. Nee, das ist echt nicht. Offensichtlich soll sich beim Unterbewusstsein einprägen, dass es eine enorm praktische Zeitung ist, der Berliner Kurier. Dass man damit Fliegen tot schlagen kann und anders denken und so. Ja, fand ich irgendwie eine der debilsten, wunderbaren Werbung. Und dann gab's noch eine Prima. Kennst du die Autohaus Marzahn? Ja, die kenne ich. Sowieso die geilste Werbung, ja, wo der Typ mit freiem Oberkörper und ein bisschen Ölfleck und einem Reifen über einen Hof marschiert. Mhm. Super aber es toll. Ist auch eine ganz tolle vom irgendeinem Autohaus in Spandau. Ach. Da stehen die alle auf dem Dach und winken. Ach, stimmt, die kenne ich auch, Die ganze debile Mannschaft muss aufs Dach und da winken, wa? Die ist auch klasse, ja. Ja, das finde ich auch prima. Stell ich mir schön vor, wie die gedreht haben mögen. So, jetzt mal alle raus aufs Dach. Ja. Und die Leute vom Fernsehen. Und unten fahren sie alle die Autos raus. Böse Autodiebe. Heinz. Das ist echt eine Klasse. Jetzt, also dein Favorit ist immer noch, wer man von sie, Ja, genau das. Du merkst, das ist eine schwierige Frage. Genau. Na, ich werde mal versuchen, Heinz, ja? Und spielst du noch Stereo Total? Mann, Heinz. Ein großes Stück. Das heißt doch, guck mal gerade, das heißt, glaube ich, C'est la mort. Ja, da waren wir vorhin schon, sag mal. Richtig Déjà-vu. Oder wie der Engländer sagt, Déjà-vu. C'est la mort. Ich habe noch nicht bestätigt, ob das wirklich das zweite Stück ist. Ja, ist das zweite Stück, heißt C'est la mort. Dann bin ich ja beruhigt. Ja, das musst du spielen. Ja? Ja. Warum denn eigentlich? Weil mir das am besten gefällt. Weil dir das am besten gefällt? Also auf der Platte, sagen wir mal. Und der erste Song gefällt dir nicht so toll? Na doch, aber den hört man schon so oft. Da braucht man so mal donnerstags abends Radio zu hören, dann hört man den. Pünktchen, Komma, Strich? Ja. Ja? Dactylo Rock, ne? Ey, du, ja echt, du kannst die alle aus dem Kopf? Ja, ein paar. Wie denn das? Ja, weil ich die Platte so toll finde. Gesagt, gut. Dann davor stand und dann in meinem Portemonnaie rumkramte und noch 6,80 Mark fand. Ja. Muss die doch wieder gehen und bis dahin bin ich noch nicht dazu gekommen, mir die noch zu holen. Ey, Heinz, dann spiele ich die jetzt einfach. Nur für dich. Das ist schön. So, und die anderen können jetzt mal alle rausgehen, die Musik jetzt. Oh, halt, da muss ich aber noch erstmal Radio wieder anschalten. Kannst mich doch wieder versöhnen. Ja. Super, ach, schon wieder einen Hörer gewonnen, ey, die Quote schnellt hier, ich habe hier ein Quotenmesser im Studio, die Quote schnellt volle Pulle in die Höhe. So, Heinz, gut. Wärm dir dein Mango-Teechen auf und hör schön, Stereo Total ist, wie gesagt, nur für dich. Die anderen machen jetzt mal für 2 Minuten und 50 Sekunden bitte das Radio aus und zwar jetzt. Tschüss, Heinz. Tschüss. Zuhört, ist gemein. Die Musik ist nur für Heinz. Ihr solltet alle ausstellen. Total. Hallo? Hi. Wer bist denn du? Christine. Wie hat denn dir die Musik eben gefallen? Ja, so kommt sie. Oh, bist du gemein, ey. Ich hab extra gesagt, ihr sollt alle das Radio ausmachen. Ach ja, tut mir echt leid. Denkst du, eine Fangfrage war das? Nee, ich musste aber ein bisschen Französisch lernen nebenbei. Naja, aber trotzdem, das ist aber nicht schön, wenn ich sage, macht mal das Radio aus, die Musik ist nur für Heinz und dann hörst, wie heißt du, Christine? Ja, Dann hören wildfremde Christinen dem Heinz die schöne Musik weg. Wir können uns ja zusammenschließen. Wie bitte? Wir können uns ja zusammenschließen. Mit Heinz? Ja, genau. Findest du den denn nett? Naja, nett. Hast du keinen Freund? Nee. Echt nicht? Willst du Heinz als Freund haben? Nee, ich kenn ihn ja noch nicht. Der ist total nett, ich kenn ihn. Ja, du kennst ihn? Ja. Okay, freu dich. Frag mich mal ein bisschen nach Heinz. Nach Heinz? Ja. Naja, was hat er denn so viel Charakter eigentlich? Man soll ja mal als erstes danach fragen. Treu, redlich, anständig, ordentlich. Oh nee, ist nicht für mich. Wieso denn nicht? Weil ich nicht ordentlich bin. Willst du einen untreuen, unordentlichen, unredlichen, fiesen Charakter als Freund haben? Nee, man muss ja nicht gleich alle negativen Eigenschaften haben. Mit so einem Goldkettchen um Hals, der trinkt und seine Freundin schlägt? Nein. Natürlich, so ihn willst du haben. Nein. Ja, der dich jeden Abend mit Prügel zu Hause empfängt. Nee. Klar. Und dir Tritte in den Hintern nimmt und versucht dich damit in die Küche zu treiben, dass du endlich mal Abendbrot machst. Und der früh immer gleich brüllt, ist nicht für ein Scheißtag. Ja? Nein. Und abends meine Puschen. Natürlich, so ihn willst du haben. Der soll einfach nicht ordentlich sein. Na Mann, da lässt sich doch auch bestimmt bei Heinz was machen. So ja, ordentlich ist der auch nicht. Kannst du mal mit ihm sprechen. Der ist aber redlich, treu und nett. Ach so. Nee, da können wir ja drüber. Wie soll denn dein Freund sein? Naja, weiß ich nicht. So, dass er am Tag was Ordentliches ist und in der Nacht entwickelt sich zum Werwolf. Zum Werwolf? Genau. Dass er dich beißt nachts? Echt, du wünschst dir einen Freund, der dich nachts beißt? Ja. Nee, kann ich jetzt bei Heinz nicht einschätzen, aber ich meine, warum sollte der nachts nicht beißen können? Hä? Mann, nee, das geht einfach da darum, sucht dass ihn einen Nacht aber bisschen, so nebenbei, da muss er halt irgendwie... Tags ordentlich, aber nachts bissig. Nee, also zum Beispiel, pass auf, er hat jetzt, ich bin im Bad und zum Beispiel hängen seine ganzen Klamotten, also die Krawatte und Jackett und so. Er kann ja aber, also vom Beruf her ist er ganz ordentlich. Und dann, wenn wir dann nach Hause kommen und dann der Unternehmer war, dann... Wieso hängen die ganzen Klamotten im Bad? Soll der jetzt... Bei Einraum, ganz, Wohnung immer so. Und da muss er, wenn er zu Hause ist, muss er immer nackt durch die Wohnung rennen? Nein, aber dann muss er dann sowas Alternatives anhaben. Was muss er dann anhaben? Sowas Alternatives. Was ist denn was Alternatives? So, ja. So Jogginghosen? Und weiße Socken? So Tennissocken? Nee, nee. Nee? Nee. Und so ein ausgebufftes 100,6 T-Shirt? Nee, nee. Ja, mit ein bisschen Spaghetti-Flecken auf dem Bauch? Hä? Die ich dann ablutschen. Und so eine Dauerwelle in blond? So was? So ein Typen? Nee, nee. Ey, Christine, du bist echt total wählerisch, was Männer betrifft, halt den Eindruck. Ja, ich weiß, deswegen gibt es davon nicht so viele. Mit mir sind sie immer nicht zufrieden. Sag mal, der muss dann also seinen Anzug immer ins Bad hängen und dann aber voll ganz flockig alternativ rumlungern in der Wohnung? Genau. Na, Wie ist ein Alternativ? Dass der sich so kleine so Schlitze in seine Jeans drin macht mit so einer Rasierklinge? Nein, und die dann so ausrubbelt? Nee, der muss einfach eine andere Einstellung haben. Also ich rede jetzt eigentlich mehr von der Einstellung, ja. Aber tags könnte er schon bei der Dresdner Bank arbeiten, hinterm Schalter. Naja, ja, mit so ein bisschen Wettgel im Haar. Sollte der denn Handy haben? Naja, klar, dass man zwischendurch anrufen kann. Wäre schon nicht schlecht, war, wenn er ein Handy hätte. Ja. Ja, und was für ein Auto? Das soll ja bis zu 10 Meter verstrahlen, die Leute. Das Handy. Und ist aber schön, wenn der Gatte strahlt, oder? Was? Und die anderen Menschen drumherum werden Opa strahlen. Was ist denn deine Automarke für ihn? Lass mich raten, BMW. Nee. Opel. Nee. Was denn? So ein alter Polizei-VW-Bus. Ein alter Polizei-VW-Bus? Ja, die kannst du. Ey, dann nehmen die den noch nicht bei der Dresdner Bank. Ja, wieso? Der kann ja meistens. Ach, da meinst du, dass er tagsüber noch ein ordentliches Auto hat? So einen gedeckten metallic-schwarzen BMW und nachts düst ihr dann aber mit dem alten VW-Polizeiauto? Genau, so. Ja? Zur Techno-Party? Echt? So ja. Schizophren willst du leben? Was bist denn du von Beruf? Was machst du tagsüber? Was ich tagsüber mache? Was ganz ordentlich, nehme ich an. Nee, ich gehe zur Schule. Ach. Nein, wirklich. Nein. Ja. Wie lange denn schon? Seit 12 Jahren. Horrido, da hast du aber Geduld bewiesen. Doch, ich hab 12 Jahre. Hut ab, meine Liebe. Ja, ja. Nicht schlecht. Studieren. Ja, und wie lange willst du noch zur Schule gehen? Na, so 5, 6 Jahre. Nee, könnte ich dann noch ran. Nee. Dann will ich studieren. Ach, ganz zügig, zack, zack, Abitur. Und was willst du studieren? Na, Medienwissenschaften. Medienwissenschaften? Ja. Und denn aber ein Banker als Gatten? Nee, aber man ist ja, was der ist, aber meinetwegen kann er ja ganz ordentlich sein, aber dann, dass man nachmittags oder beziehungsweise abends. Abwechslung. Ach, aber den Heinz findet die feine Dame nicht nett, ne? Offensichtlich. So, den kenn ich doch, ja, nee, kann er nicht. Naja, also, siehst du, aber ablehnen. Du kennst den überhaupt nicht und lehnst den schon ab. Wieso? Ja, wieso? Frag ich dich, wieso lehnst du den ab? Ich lehne ihn doch ja nicht. Natürlich hast du den abgelehnt. Ich hab nur gesagt, weil er dann mach ich euch jetzt bekannt, dann sag mir jetzt bitte deine Telefonnummer, dass ich Heinz mal bei dir melden kann. Was sagst du? Wir können ja nicht beide gleichzeitig reden. Also wir können schon, aber Sinn macht es nicht. Na, ich hab gesagt, wenn er ordentlich ist. Mann, so ordentlich ist der nicht. Und aber nachts kann der total toll beißen. Echt, wirklich, wirklich. Ja. Ja, die Zähne sind auch super in Schuss. Mhm. Ja, so dass das Geld jetzt nicht für teuren Zahnersatz oder Goldplomben oder so drufieren muss, sondern das könnt ihr schön richtig abends mit dem ollen VW-Bus verpartisieren. Und hat ja schon mal Red Bull getrunken, oder? Ja, habe ich auch schon immer. Siehst du, Heinz auch. Der kennt sich aus mit Drogen. Und wie findest du Mango-Tee eigentlich? Mango-Tee kenne ich nicht. Willst du Mango-Tee kennenlernen und ja. Heinz gleichzeitig? Ja. Ja, ich meine, gewissermaßen zwei tolle Fliegen mit einer Berliner Kurierklappe geschlagen. Ja? Ja, ja. Gut. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ich dich überredet habe, aber ist nicht so, oder? Nee, weil ich habe jetzt eigentlich angerufen, weil du vorhin gesagt hast, weil du Heinz gehört hast, nein, wahrscheinlich, und fragen wolltest, Mensch, hatte der eine sympathische Stimme, dieser Heinz, nein, und an den richtigen Stellen auch immer so aufmerksam freundliche lacht, wie kann ich den kennenlernen? Und nein, ist schon klar, dass man sich jetzt hier über Radio nicht direkt traut, das zu sagen, weil hören ja auch Klassenkameradinnen zu und die denken, ach, da wird man ja dann doch noch ein bisschen rot, oder? Du hast doch da aber deine beste Freundin dabei, oder? Nee. Nee, bist du ganz alleine? Ja. Hast du jetzt ja keine Vertrauensfigur? Nee. Naja, dass man einfach nochmal Rückfrage halten kann. Nee, ich hab ja schon. Du hast dich jetzt schon für Heinz entschieden? Ich wollte eigentlich sagen, deswegen habe ich jetzt hier. Du hast dich jetzt für Heinz schon entschieden? Ach, Heinz. Und willst du ihm die Treue halten, bis dass der Tod bzw. ich euch scheide? Nee, das ist langweilig. Ist ja nicht langweilig, wenn ich Leute scheide. Musst du mal sehen, ey. Da ist, oh, Halligalli ist da. Voll unordentlich. Da wird die Bissen und die Polizeisirenen heulen. Echt? Und Flying Horse Büchsen fliegen durch die Luft. Ich denk Red Bull. Ja, Red Bull, richtig. Gut. Und Mango-Tee wird auf den Weg gestreut. Also, wie machen wir das jetzt? Wie kannst du jetzt Heinz kennenlernen? Nein, also pass auf. Ich was heißt denn hier? Nein, natürlich, du willst es doch. Du traust dich bloß nicht dazu zu geben. Also wenn ich für was bekannt bin, dann ist es für Menschenkenntnis und für Einfühlungsvermögen. Ach, und ich habe mich jetzt richtig so voll in dich drin gefühlt. Wisst ihr, was jetzt mein sehnlichster Wunsch wäre? Warte, gerade weil es schon nach 11 ist, mithin fast nachts, ja, dass mich mal jemand beißen würde. Echt? Oder dass wenigstens einer mit einem Macaroni bekleckerten 100,6 T-Shirt und ausgebuffte, wie heißen die hier, Jogginghosen hier ins Studio käme. Ja, und der mich dann gleich beißen würde. Ach, wäre das schön. Richtig, du merkst, war, im Grunde habe ich jetzt fast den Eindruck, dass ich in der 12. Klasse bin und Christine heiße. So sehr habe ich mich in dich drin versetzt. Ja, ach, das fühlt sich aber toll an bei dir, Christine. Also Christine zu sein, sich so eingefühlt zu haben, fühlt sich schwierig. Kuttner, krieg die Kurve, krieg die Kurve. Hier hören junge Menschen zu. Was sollen die jetzt denken? So. Christine, wir machen das einfach so. Ich spiele eine Musik und du lässt mir deine Telefonnummer da und ich würde sie dir an Heinz zukommen lassen. Ja, können wir so machen. Ja? Aber ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen. Darf ich das jetzt noch machen? Noch? Hat das mit Heinz zu tun? Nee. Mit Mango-Tee? Nein. Mit nachts beißen? Nein. Sollte der noch, was müssten der noch machen können nachts, außer beißen? Das ist jetzt unwichtig. Wieso denn? Nee, weil pass auf, ich muss dir jetzt was erzählen. Irgendwie ein bisschen am Ohrläppchen? Also ich wollte dich fragen, wie du Apoplexer übersetzen würdest. Wie, was? Apoplexer. Kinder, in dem Alter und üben schon so seltsame Praktiken. Das möchte ich jetzt hier nicht übersetzen. Nicht? Nee. Ich dachte mir so an Altersgeilheit. Und? Ist das richtig? Also ich weiß jetzt doch nicht, mit Heinz, das ist mir dann doch irgendwie zu heiß. Erstens will die gebissen werden und denkt um 9:09 an Altersgeilheit. Christine, was soll man denn jetzt machen mit dir? Soll ich mich jetzt doch um einen älteren Kerl bemühen für dich? Okay, dann spielen wir aber ein schönes Lied, ja. Ein schönes Lied spielen? Ja. Dann mache ich mich erinnern, wo ich hier wie kommst da, singen kann. Wo du das singen kannst? Ja. Nee, das spiele ich jetzt nicht. Kann ich doch nicht nochmal spielen. Außerdem hast du das dem Heinz vorhin sowieso weggehört. Im Grunde bist du dem jetzt ein Essen schuldig. Oder wenigstens 2 Tassen Mango-Tee. Ja, können wir machen. Wie können wir das machen? Wie denn? Wie soll das aussehen? Ja, wir trinken Tee. Mit Heinz? Ja, los. Und wie kommst du denn jetzt zu Heinz? Ja, weiß ich auch nicht. Dann muss er nochmal bei dir anrufen. Was sagst du? Muss er nochmal bei dir anrufen. Muss Heinz nochmal bei dir anrufen? Ja. Und du sagst mir deine Telefonnummer? Aber du bist nicht hier laut, dann ruft bei mir jeder. Nee. Weil er mich beißen will. Ich spiele jetzt eine schicke Musik und nehme deine Telefonnummer entgegen. Du musst jetzt bloß dranbleiben. Ja, okay. Okay. Und jetzt kommt eine Musik, bei der du garantiert nicht mitsingen kannst. Hihihihi, tschüss. Tschüss. Seem the same. I'm acting funny. I don't know why. Excuse me, and I'll kiss the sky. Oh, he's all around. Don't know whether I'm coming up or down. I'm happy. I'm happy. Who's put a spell on me? I'm a hopper. I'm a hopper. Mit einem wunderbaren Hendrix-Cover. Auch eine schicke Platte. Oh Gott, Glowe Heinz sitzt jetzt da und trommelt auf seinem kleinen Telefon rum. Aber wahrscheinlich, weil er nicht durchkommt. Die Nummer von Christine ist hier angekommen. Inzwischen hat draußen so, ja, noch eine Katharina angerufen, ihn in Schutz nehmend, und die sagt, sie nimmt Heinz. Wahrscheinlich, weil sie Mango-Tee liebt. Mal sehen, wie das weitergeht hier. Tag. Ja, hallo? Ja. Ja, hier ist Olli, grüß dich. Willst du dich jetzt auch um Heinz bewerben, sag mal? Nee, ich würde lieber mich um die Olivia kümmern. Die kennt ihr natürlich noch nicht. Ich habe heute ein neues Mädel kennengelernt. Versuchen, mit der in Kontakt zu kommen. Du hast sie aber schon kennengelernt, willst also du aber trotzdem... Also ich habe sie heute kurz... Oh, scheiße, jetzt klingelt das unten. Oh, das ist sie vielleicht. Ja, das weiß ich nicht, das will ich nicht unbedingt sagen. Also. Wieso? Ist egal. Also ich habe die heute kennengelernt. Willst du erstmal aufmachen? Bitte? Willst du unten erstmal aufmachen? Kurz aufmachen? Ja, mach ganz kurz ganz auf. Schnell. Ja. Okay. Warte mal. Ja? Kannst du vielleicht zwischendurch eine schicke Platte einlegen, dass wir ein bisschen Musik haben? Ja, das ist kein Problem. Ja, mach, aber volle mach musst ich, schön, warte, Sekunde. Schön laut machen. Was wird denn das sein, was wir jetzt hören? Warte mal, mach ein bisschen Cranberries. Ja, Cranberries, ist auch okay. Okay, Platte ist drin. Ja. So. Und läuft. Ja, und dreh mal schön laut. Ist laut. Ist laut? Moment. Klingt da völlig anders, Cranberries. Mach aber Tempo da beim Aufmachen. Ah. Ach, dann nutze ich die Zeit und sag die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter durch. Kinder, wer hier nicht durchkommt, sich um Heinz bewerben will oder Bemerkungen zur Sendung hat oder Messages, die er unbedingt loswerden will, kann den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Der hat die Nummer 0331 721 39 32. 0331 721 39 32. Es werden Bewerbungen für Heinz entgegengenommen, Themenvorschläge, Tipps, wie man Mangotee kochen bzw. genießen sollte und wie man das cool bewältigt, wenn es unten klingelt und man gerade oben telefoniert. Wie bringt man das beides zusammen? Und wenn Olivia dabei ist, ja. Ja, ja, ja. Ja, dann bin ich wieder da. Wie heißt du nochmal? Ich bin Olli. Olli? Ja. Hey, da habt ihr fast denselben Namen. Wenn ihr richtig dann mal nehmen wir an, es kommt so weit, dass ihr zärtlich sein wollt, dann kann sie Olli in dein Ohr flüstern und du könntest Olli in ihr Ohr flüstern. Das wäre tierisch romantisch. Echt? Genau. Aber wäre natürlich insofern ein bisschen blöder, als wenn du dann deinen Namen immer in ihr Ohr flüsterst, dass dich vielleicht ablenken würde. Ich denke, wir würden uns einfach... Ja, nicht auf Olivia konzentrieren. Wir würden uns Spitznamen? Ja. Hast du schon einen Vorschlag für sie? Wie hat die denn braune Augen? Dann könntest du die mein Rehlein nennen. Nee, die sind grün, das ist das Problem. Oder mein Rehkitz. Ach, Frosch kommt ja doof als Spitzname, oder? Fröschlein, was gibt's denn noch für grüne Tiere? Irgendwelche grünen kuscheligen E.T. ist auch ein blöder Spitzname. E.T. mag ich nicht. Blätterfresser. Meinst du, dass das jetzt ein Name ist, der sie, sagen wir mal... Das müsste man etwas verfeinern natürlich, also etwas elegant machen. Blättchenfresserli? Wer ist denn da? Mit wem tuschelst du denn da? Ich habe gerade Besuch gekriegt. Ja, na, das ist aber kein Grund, mit dem zu reden. Ich habe dem nur gerade Anweisungen gegeben, dass es hier... Warten für... Ach! ...etwas harmonischer wird im Zimmer. Bist du der Typ mit dem 100,6 T-Shirt Macaroni besudelt und ausgebufften Jogginghosen und gibst jetzt gerade Anweisungen, Puschen her, Mango-Tee kochen? Nee, ich höre kein Radio. Also Radio hören, da kriege ich immer Ausschlag von. Also es sei denn, abends mal so, wenn ich dringende Konversation brauche und dann zum Telefonhörer greife, um dann mit den Menschen hier in Brandenburg und Berlin mich zu halten. Weil du auch einer von den Losern bist, die keine Leute kennen und die mit denen so reden können und sich darum immer ans Radio wenden müssen? Richtig, ich habe keine Freunde, keinen Kontakt. Hältst du mich jetzt für so und du hältst mich jetzt auch für so Telefonseelsorger, für so einen seelischen Mülleimer? Dich? Ja, für jemand, der ein weites Herz hat? Nee. Und dem du all deine Sorgen anvertrauen kannst, die sonst keinen interessieren und wahrscheinlich nicht mal mich? Ich denke mehr so, da fällt's dir schwer, war ein großartigen Satz begonnen. Ich denke mehr so und dann hört's aber auch schon auf. Olli. Willst du mich abwürgen oder was? Nee, ich wollte dich ja nicht abwürgen. Ich wollte dir nur aus der Patsche helfen. Du hättest ja sagen können, ich denke mehr so an Olivia. Das dauert ein bisschen. Ich bin halt ein sehr langsam denkender Mensch. Na, dann sieh mal zu, dass der Gedanke nicht zu hoch werden soll, ja? Sonst überschreiten wir den Rahmen der Sendung. Es soll kein hoher Gedanke werden. Ich wollte einfach nur sagen, dass du ein Kommunikationsvermittler bist. Ein toller Gedanke, Oliver, den du da hattest. Ja, Olli. Olli, ich darf dich ja Olli nennen, ja, oder? Ja, natürlich. Klar. Trotzdem ich gar nicht Olivia heiße und keine grünen Augen habe. Ja. So, wie machen wir denn das jetzt mit der Olivia? Wie machen wir das denn? Ja, Öl ist aber auch kein Spitzname, oder? Ich spiele einfach diesen Song jetzt. Mein Ölchen? Mein Ölchen, wäre das ein Spitzname für Olivia? Auch nicht, ja? Wo hast du die überhaupt kennengelernt? Ich habe die heute Morgen in der Mensa getroffen. Ah ja. Ja, das war sehr schön. Und woher wusstest du, dass die Olivia heißt? Ich habe sie schon so ein paar Wochen verfolgt. Ach, das arme Mädel. Und dann habe ich natürlich immer schön, wenn sie in der Uni vor mir saß, immer den Namen auf dem Aufkleber gelesen, von ihrem Heft und dachte ich immer... Ach, Randi, was für eine Uni seid ihr denn da, dass ihr da alle Aufkleber habt? Auf deinen Heften, du kennst doch in der Schule früher. Auf welcher? Dein Name drauf und dann deine Klasse und deine Schule. Ich denke in der Uni. Ja, nee, klar. Aber ich meine, ich wollte nur erklären, wie das funktioniert. In der 11., du bist in der 11. an der Uni? Hm? Bist aber schon weit. Hä? Also Entschuldigung, was meinst du mit der 11.? Na, du hast ja gesagt an der 11. Nein, auf deine Hefte. Auf deine Hefte? Schreibst du doch vorne deinen Namen drauf. Ach so, auf eure universitären Hausaufgabenhefte. Genau, dann machst du deine universitären Hausaufgaben rein und schreibst vorne deinen Namen drauf, damit es keine Probleme gibt. Ach, und da hast du ihr dann in ihrem Ranzen rumgewühlt und rausgekriegt, dass sie Olivia... Echt? Genau. Ja? Einer von diesen Abendspinnen. Als sie echt nochmal so noch eine Portion Blutwurst nachholen wollte? An der Küchenklappe? Ja, genau. Kuttner kennt das Leben. Kuttner, super. Mann, der hat es auf den Punkt gebracht. Ey, so kann man aber Frauen richtig... Was war denn noch drin im Ranzen? Da war noch so ein altes, ausgelatschtes Girl-Heft. Also wir hatten die Bravo Girl. Völlig abgegriffen. Schön. Und dann war noch so ein... Melitta-Filtertüten war da noch drin. Ich weiß nicht, eine starke Kaffeetrinkerin wahrscheinlich. Ja. Und ein paar CDs von Chopin. Ja, und da hast du gedacht, die passt zu mir. Und das allererste waren Flüssigdünger drin. Also du kennst Flüssigdünger, das sind diese Flaschen. Ja. Wo du dann, und da war eine Flasche von drin. Und das hat mir zu denken gegeben. Und deswegen dachte ich so, Blätter... das ist eine grüne, dachtest du gleich. Ja. Ja, oder eine grüne. Aber nee, Blätterläuschen. Blätterläuschen. Ja. Naja. Und wie machst du das jetzt weiter mit der Olivia? Ja, also ich denke... Ich werde morgen einfach wieder in die Mensa gehen. Schenk ihr doch morgen einfach, sieh zu, dass du neben ihr zu sitzen kommst und dass du ihr deinen Kompott schenkst. Den Schälchen mit dem Apfelmus oder so. Ein Kompott. Oh, da fahren Frauen total drauf ab. Ja. Ach, Kompott schenken. Kompott. Im Grunde, wenn es nicht so unpraktisch wäre, ihr kennt immer ein Schälchen Kompott dabei. Ja, dass man in der Straßenbahn, was soll man da machen? Da sitzt ein nettes Mädel gegenüber einer Straßenbahn oder so nebenan. Soll man rangehen und sagen, ich heiße Jörg und wie heißt denn du? Und wollen wir, aber so überreicht man ein Schälchen Apfelmus, zack, und schon ist man im Gespräch und hat was Gutes getan und ist beeindruckt. Oder ich erzähle einfach, dass ich gestern Abend im Radio war und dann fährt sie voll auf mich ab, weil ich weiß, ich bin ein Mensch, der... Das bringt nichts, erzähle ich auch, erzähle ich jeden Tag. Ja. Wildfremden Frauen, die das ja nicht hören wollen. Ja. Und bringt null. Also erzähle ich selbst am Donnerstag. Oder? Ganz kurze Frage. Also, das ist jetzt nur Radio jetzt momentan, oder? Ah, schalte doch mal durch. Ich habe keinen Fernseher. Oder dann bin ich jetzt auch im Fernsehen? Klar, du bist voll im Fernsehen vielleicht jetzt möglicherweise. Aha. Ist schwierig, wa? Stark, tolles Gefühl. Super. Ja, ich bin normalerweise ein nicht so gerade medienwirksamer Mensch. Aber stark, ja. Was studierst du? Ich nehme an, Medienwissenschaft. Nee. Was denn dann? Ökologie. Ökologie. Naja, Biologie, Zweig Ökologie. Puh. Ja, ich grüße mich, meinen Professor, meine Assistentin, ich grüße die nette Hausmeisterin, die mich morgens immer so freundlich macht. Ja, reinigt. Wunderbar. Ich grüße die Damen von der Mensa, super. Die uns schlechte Essen uns präsentieren. Gerade die Olivia. Und ich grüße alle Menschen in Berlin und Brandenburg, die mir jetzt zuhören und die Ohren kaum zuhalten können. Toll, toll. Und ich grüße dich. Toll, endlich wird mal qualifiziert den Grüßt hier in der Sendung. Der heute Abend sich uns ja voll zur Verfügung stellt und ja uns dieses Medium bietet. Ja, ja. Klasse, wir sind Brüder im Geist, wir verstehen uns. Ja, genau. Toll, selten so schick telefoniert. Die zukünftige Super-Bundesland und super. Liebe der Kaffee von Prima und so weiter. Ja, wunderbar. Und ja. Herti. Hä? Herti. Herti? Herti. Herti. Nee, Herti mag Olivia nicht. Ich kaufe immer bei Bolle. Aber das darf ich jetzt auch nicht sagen, ist egal. Also die kauft immer bei Bolle und nicht bei... Bolle ist so prima. Bolle ist auch prima. Olli, ich danke dir. Hier, Kuttner, ich wünsche dir noch eine klasse Nacht. Bolli. Völlig interessante Gespräche. Bolli. Tschüss, Bolli. Ciao. Tschüss. Ich sage noch mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 0331. Und wenn man die gewählt hat, zack, ist man in Potsdam. Und dann muss man nur noch folgende 7 Ziffern. 721 39 32 wählen. Und schwupp hat man den halbautomatischen Anrufbeantworter dran und kann da seine Bewerbung um Heinz, seine Mango-Tee-Tipps oder abfällige Bemerkungen hier zur Sendung loswerden. Die werden dann zusammengeschnitten und laufen am Anfang der nächsten Wochensendungsbeginnung vom Band runter. Ah, die Telefonnummer hier muss ich auch nochmal sagen. 74 81 110, auch in Potsdam. 74 81 110. Tag. Hallo. Hallo. Ah, wieder Diana. Eine Bewerbung um Heinz? Nee, Heinz mag nicht. Wie bitte? Ey, auf Heinz lasse ich nichts kommen. Wieso sagst du, du magst den nicht? Du kennst ihn doch ja nicht, oder kennst du den? Nee, noch nicht. Na siehste. Wieso sagst du dann, du magst den nicht? Du weißt nicht. Wie bitte? Hat sich so komisch angehört, der Mann. Quatsch. Quatsch. Wie höre ich mich denn an? Na nett, Freund. Wenn Heinz sich schon... Ach. Ganz in Ordnung, ja. Jetzt, wenn ich hier so einen Stiesel hier, höre ich mich immer noch freundlich an? Natürlich. Quatsch. Ja, hört sich ganz nett an, ja. Wie heißt denn überhaupt? Diana. Diana. Sowas ist freundlich bei dir? Ja, wieso? Ich bin genauso. Stimmt ja überhaupt gar nicht. Nee, versuchst du jetzt, dich in mich rin zu versetzen? Nee, aber zu den anderen Leuten bin ich auch. Ach, schade, ich wollte gerade fragen, wie das so ist, wenn man sich in mich rin versetzt hat. Weil die Leute sind ganz schön. Diana. Ja. Versuch doch mal, dich in mich rin zu versetzen. In dich rein zu versetzen? Klar. Also. Es ist eine Menge Platz hier bei mir. Ich bin ja im Grunde relativ hohl. Ja, ist ja viel umbaute Luft. Da kann man sich toll rin versetzen. Nicht, ist nicht stickig. Viel umbaute, frische Luft. Naja. Ja, gemixt mit aromatischem Zigarettenrauch. Und wie ist da jetzt? Naja. Bist du schon rin versetzt? In dich reinversetzt, ja. Du bist jetzt schon voll in mich reinversetzt? Naja, ganz schön langweilig da drin, ne? Ist langweilig da drin? Quatsch. Ich meine, du hast jetzt nur Leute am Telefon, die du nicht siehst und weiß ich nicht. Ist das nicht ein bisschen langweilig? Meinst du, dass das jetzt toll wäre, wenn ich dich sehen würde? Warum nicht? Warum? Würdest du dann schöne Grimassen machen, mir zur Unterhaltung und zum Wohlgefallen? Die mache ich jetzt auch schon. Ach, kannst du die mal beschreiben? Ich meine, ist ja Radio, hat er dann die Chance, dass das setzt ja auch viel Fantasie frei, draußen dunkle Nacht, blaue lichtige, kalte lichtige Laternen beleuchten die vereinsamten Straßen, auf denen ein bisschen Eis glitzert und funkelt. Und wenn man jetzt einfach schön mal eine Grimasse beschreibt, dann haben die vielen Leute, die vom Radio sitzen, haben dann die Gelegenheit, sich eine tolle, tolle Grimasse vorzustellen, die vielleicht ja noch schöner ist als die von dir beschriebene. Grimasse soll ich jetzt beschreiben, ja? Na, erstmal machen und dann die gemachte B schreiben. Naja, Mund lang gezogen, Zunge raus. Zunge raus geht ja nicht. Mit Zunge raus kann man ja nicht Zunge raus sagen. Na klar. Da, Zunge raus. So müsste sich das anhören. Zunge raus. Ja, jetzt glaube ich's dir. Toll, toll, toll. Ach, ist das schade, dass das nicht fernsehlich ist. Ich würde dich jetzt zu gerne sehen. Tja. Ja, soll nicht sein. Telefon mit Bild geben. Ja, vielleicht hier eine Aufforderung an alle Hörer. Ich würde gerne mal ein schickes Grimassenfoto von euch haben. Ja, soweit kommt immer gut rüber. Ja, Kann man herschicken, Postfach 909000 in 14439 Potsdam, an direkt an Kuttner, und müsste vorne, damit ich nicht allzu großen Schreck kriege, wenn ich den Brief öffne, müsste Kuttner und dann aber gleich Grimassenfoto drunter stehen. Mhm. Diana? Ja? Schickst du mir ein schönes Grimassenfoto? Oh, super, mach ich gerne. Ehrlich, Ehrenwort? Mit Kind? Mit Kind? Mit Kind. Aber du musst aber auch Grimasse machen. Macht das wieso, ist erst 2 Jahre. Dann könntet ihr vielleicht mehrere Grimassen machen. Ah ja, mindestens zwei Grimassen könnt ihr machen. Du und das Kind. Nee, ich wollte noch was zu deinem Thema sagen, ne? Zu welchem Thema? Denn nimmt heute ja Kindzeit gerade festgestellt. Nee, war nichts über Klamotten oder so? Nee. Was man heute so anziehen darf und was. Nee. Jetzt sind wir gleich wieder beim Macaroni-besudelten 100,6-T-Shirt. Naja, sowas ist ja auch nicht schlecht, wa? Wer drauf steht, ne? Ja, wer drauf steht, dem gefällt's, wa? Nee, weil wir wohnen hier in Eberswalde. Sagt dir das Nest was? Ja, Eberswalde sagt mir was. Mhm, und da ist es so, also weiß ich nicht, die Leute achten wahnsinnig drauf, ne? Wenn du da ein bisschen ausgeflippt rumläufst oder so, dann bist du hier der letzte Arsch, auf Deutsch gesagt, ne? Wie sieht denn der letzte Arsch in Eberswalde aus, ungefähr? Naja, wie ein Girly. Wie ein Girly? Diana, rennst du auf ihn? Nee. Du, warum nicht? Nee, das... Da würde ich nicht zu meinem Bruders Band passen, schätze ich mal, wenn ich als Girlie rumlaufen würde. Ach, spielst du in einer Band? Nee, mein Bruder spielt in einer Band. Und? Nehmen wir an, so eine mit so langhaarige Heavy-Metal-Band, ja, wo genau. Die immer so die Köpfe schütteln? Genau. Ach, echt? Ja, ehrlich. Und, das nervt aber auch, oder? Nee, ist stark, also. In Eberswalde ist das geil? Ja, ist lustig da. Echt? Ja, nicht in ganz Eberswalde. Eher so Stahlwerkmäßig? Nee. Nee? Nee, Eberswalde, 8 Uhr, Bornsteinkanten hoch. Und dann kannst du dir eben Radio oder Fernsehen reinziehen, ne? Ach, und da findest du, sagen wir mal, so Girl... Ach, wie musst du dann aussehen, damit dein Bruder keinen Ärger bekommt? Wie wir aussehen müssen, na, normal rumlaufen am besten. Singst du da auch ein bisschen so? Nee, um Gottes Willen, ich will die Leute nicht verscheuchen. Ach, du stehst da nur unten und bewunderst deinen Bruder? Natürlich. Aber ist doch unpraktisch, wenn ein Bruder in der Band spielt, oder? Nee, mein Freund oder mein Ex-Freund spielt ja auch drin, ne? Ach, und der Ex-Freund ist ja aber auch doof, oder? Nee, ist geil, ne? Ja? Natürlich. Und dann kann man unten immer nochmal sich aufs Neue in den Ex-Freund verknallen, weil der so geil am Bass rumfummelt? Nee, mein Bruder spielt den Bass. Ach, dein Bruder spielt... Mein Ex-Freund spielt richtig E-Gitarre. Ah, auch richtig vorne so an der Rampe? Ja. Werfen die auch manchmal so T-Shirts ins Publikum? Nee, so viel haben sie nicht an, um zu werfen. Ach. Ich schätze mal, die wollen die Leute nicht so erschrecken. Was, wie treten die denn da auf? Nur so in knappen Lederslips? Ach. Na, was heißt, so viel haben die nicht an, dass sie nichts zu werfen hätten? Naja, ist warm auf der Bühne. Meistens ein T-Shirt und wenn sie das schmeißen, da werden die Frauen nachher sauer. Da werden die sauer? Wieso können doch froh sein? Dann müssen sie die verschmutzten, verschwitzten, verlabberten Dinger nicht waschen. Vielleicht wollen wir die ja waschen. Ach, ihr wollt die waschen? Vielleicht mögen wir ja den Duft. Echt? Na klar. Wisst ihr, wie das ist? Man steht Mann, ja auch alle, Mann. Wenn man verknallt ist. Jetzt fällt mir aber doch schwer, mich in eine Frau rin zu versetzen, die einen Gitarristen in der Eberswalder Heavy Metal Band hat und sich nichts Schöneres kennt, als dessen verschwitzte T-Shirts zu waschen. Aber warum nicht? Muss ja unterschiedliche Menschen geben. Naja, jeder muss es ja machen. Diana, du bist aber ziemlich unterschiedlich. Ja, das stimmt. Ja? Ja. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Okay, tschüss. Ja, und spiel für meine Jungs in Eberswalde hier noch eine prima Musik. Tschüss. Okay, ciao. Hör schön zu und bang schön mit dem Head, ja? Ja, okay, ciao. Ciao. Always me. He put his arms around me. He smiled. And when I told him, I didn't love him anymore. Eine Auseinandersetzung, der einen Streit um verschwitzte T-Shirts voraussehen, wird hier besungen. Thank you. Die Shangri-Las. Muss ich da jetzt was zu sagen? Nee. Die würden, glaube ich, in Eberswalde für der letzte Arsch erhalten werden. Jetzt sage ich, aber das muss ich machen, sagen, die Telefonnummer nochmal vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 0331 für Potsdam, 721-3932. 0331 721-3932, das ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Und nimmt Messages aller Art, Ansagen, Kritiken, Beschwerden, Lob, Lob, Lob für die Sendung und Bewerbung um Heinz und Zubereitungszeremonien für Mango-Tee entgegen. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Unentschieden, unentschieden. Wer bist du? Hey! Hallo? Hm, kann man nichts machen. Blinkt, spricht aber nicht. Tag, wer bist du? Hallo, hier ist Olaf. Tag, Olaf. Na? Aber auch kein Thema, sondern nur so halt ein bisschen quatschen. Nur so halt mal ein bisschen quatschen. Genau. Ja, weil man ja so einsam ist. Naja, das und auch. Keine Freunde hat. Auch nicht. Von der Freundin ganz zu schweigen. Freundin natürlich überhaupt nicht. Ja, mit den Eltern verzankt. Die sind schon im Bett. Kollegen scheuchen ein. Ach, die Klassenkameraden, die hänseln ein. Bin Student. Student? Ist so anonym heutzutage, du. Wie heißen die Klassen? Und da hänseln die dich ob deiner Schüchternheit? Ja, auf jeden Fall. Ach, was studierst denn du? Jura. Jura? Ja. An der FU. An der FU. Und wie lange schon? Ja, jetzt im 7. Semester. Im 7. Semester? Ja, Donnerstag. So, dann sag doch mal, was du jetzt wirklich in der letzten Woche gelernt hast. Jura-mäßig. Ich mache jetzt gerade Wiederholungen, also Examensvorbereitungen. Ah ja. Und hab da aus dem ersten, zweiten Semester nochmal den alten Brocks wiederholt, also so Standardlektüre, Jura Erstsemester. Also praktisch Examensvorbereitung schon. Ja, und könntest du uns vielleicht mal einen interessanten juristischen Begriff oder einen interessanten juristischen Präzedenzfall hier zur Unterhaltung darbieten? Oh, das wird nicht einfach. Tja. Kannst du mal mehrere Begriffe gibt's Mundraub noch? Ist natürlich gerade bei Radiomoderatoren extrem gefürchtet, Mundraub, ja, womit soll man dann noch sprechen? Ich habe jetzt gerade mal aufgeschlagen, Konsens und Dissens. Nee, will ich nicht wissen, Konsens und Dissens nicht, nee, Mundraub. Ach, Donnerschock, du fragst gerade Sachen. Kann jetzt mal im Gesetzbuch nachgucken, aber so aus dem Hut weiß ich das auch nicht. Echt? Nee. Na, und wenn sie dich in der Prüfung fragen, nach Mundraub? Ja, ich bin jetzt nicht so weit, dass ich da wohl schon gehe. Wie lange hast du denn noch? Au, au, au, dann wollen wir jetzt mal hier schnell ein bisschen Nachhilfe studieren. Mundraub, Diebstahl, geringwertige Sachen. Ja. Na ja, ist doch eine Sache. Also gibt's noch. Gibt's noch? Kann man machen, ja. Wie viel gibt's? Kann man machen, ist klar. Weil es im Gesetzbuch steht, wa? Ganz genau. Mord gibt's noch, kann man machen. Also, falls man mal bedürftig ist. Ja, was steht denn darauf? Was sind denn die geringwertige Sachen? Bis zur ich suche jetzt gerade mal. Ja. Ja, jetzt mal gleich den Kommentar und die Präzedenzfälle durchwuseln. Oh, ob es dafür reicht, Kommentar. Ach, vielleicht ruft er nachher jemand an, der ist gleich aus dem Hut zaubert. Mm. Und was ist mit dir, wie teuer sind die Ringwerte Sachen? Erfolgt nur auf Antrag. 242 bis 246 StGB. Ja, und wie viel gibt es dafür für Mundraub? Tja, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörden wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung. Mann, du muschelst aber wie ein erwachsener Richter bei der Urteilsverkündung. Echt? Na, so weit ist noch nicht, aber. Nee, aber nuscheln kannst du schon, hä? Ja, so ein bisschen kann man ja schon jetzt schon üben. Arzt bin ich noch nicht, aber schlecht schreiben kann ich schon. Ja, Legastheniker. Ja, prima. Ja. Naja, unsere Juristen, ey, du zeichnest da echt ein erschreckendes Bild. So schlimm, ja. Dieses ohnehin nicht besonders beliebten Berufsstandes. Die ersten Eindrücke schon. Vielleicht solltest du zur Polizei wechseln. Ja, schon überlegt, Mensch. Hast du schon überlegt, wa? Die suchen ja Typen wie dich, oder? Wäre doch eine Karriere. Ja. Derartiger Sprung. Ja, und bei der Christine hättest du schöne Chancen, wenn du da so einen alten Polizei-VW abstaubst. Mundraubst gewissermaßen und sie nachts schön beißt, dann hast du echt ein glückliches Mädel zu Hause. Und am Tage so ein bisschen rumstudieren? Am Tage ein bisschen ordentlich anziehen, rumstudieren und wenn du nach Hause kommst, den Schlips gleich ins Bad hängen. Mhm. Ja? Dr. Jekyll und so weiter. Ja, ja. Richtig. Ich danke dir für deinen großartigen Anruf. Alles klar. Du bist echt ein bisschen schüchtern. Ja. Tschüss. Tschüss. Aber es steht ja keine Strafe drauf, auf schüchtern sein. Tag. Hallo? Hallo. Hallo. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Na? Na? Nicht schlecht, hä? Ja, super. Ja. Ey. Hm? Ey. Ja? Wir sind jetzt bei dem Radio. Hm? Toll, hä? Stark. Geil. Hallo? Klasse. Ja. Ach so, hm? Hm? Naja, warum nicht, wa? Ja. Oder? Mhm. Und selber? Na, manchmal. Ja, muss ja. Ab und zu. Mhm. Ja, also, ja. Heinz war ins Nett, aber möchte ich nicht. Aha, wen möchtest du denn dann? Also dieser, der Ökologie und Biologie studiert, der wäre mir ganz hilfreich so. Olli? Wieso wäre der hilfreich? Ja, ich schreibe morgen Bio-Abi genau über dieses Thema. Ach. Ja. Deswegen wäre der mir ganz hilfreich so. Ist jetzt aber ein bisschen spät, oder? Ich meine, was sollte der jetzt machen? Ein bisschen rumbeißen. Aber ja, das würde dir bei dem... Wie? Ja, beißen. Und da würdest du dann... Gebissen würdest du mit einem besseren Gefühl jetzt ins Bio-Abi morgen gehen? Tja. Hm. Ich hoffe, dass es... So Mensch, wo kriegen wir jetzt auf die Schnelle noch einen biologisch geschulten Beißer her? Hm. Schwer, hä? Ja. Ah. Aber ein Beißer muss es schon sein. Ja, oder jemand, der sich beißen lässt. Ach ja? Tihihihi. Was machen wir da jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Bist du jetzt richtig auf so Suche nach einem Nachtbeißer? Naja, nee, also... Naja. Tja. Tja. Ja? Ja. Ja, also, ja, Beißer hin oder her, kriegt da jetzt jemand? wie stellst du dir das vor? Nehmen wir mal an, du würdest jetzt ihn kriegen. Wie sollten das aussehen? Ja, na, also... Ich will mir ja dann Mühe geben. Ja? Ja. Naja, also eigentlich habe ich ja schon jemanden, der sich beißen lässt. Ach so, der selbst aber nicht beißt. Nicht so oft. Und der sollte aber lieber öfter beißen, häufiger beißen? Und dann, also du würdest den, der sich zwar beißen lässt, aber selbst zu wenig beißt, gerne tauschen gegen den, der mehr beißt? Nee, ist okay. Eigentlich okay. Aber warum bist du denn dann doch noch auf der Suche nach eben? Naja, weil der mir nicht im Bio helfen kann. Ach so, ja. Du suchst jetzt nur noch einen Biohelfer, einen nächtlichen Biohelfer. Naja, also das hat jetzt wahrscheinlich auch noch wenig Sinn, aber... Der bringt jetzt relativ wenig. Ja. Der mein Unterbewusstsein konnte mich nicht dazu überreden. Ja, der müsste sich jetzt wahrscheinlich schon fast in die Taxe setzen. Ja. Na gut, machen wir erstmal Schluss. Gut. Ey, sollt ihr für morgen einen guten Tipp geben? Ja. Hier früh schlafen. Ja, okay. Okay, tschüss. Ciao. Mann, oh Mann, ihr Spräche sind das heute, Hut ab. Tach. Tach. Ist ja erstaunlich, du gehst ja gleich ins Telefon. Wie bitte? Ist ja erstaunlich, du gehst ja gleich ins Telefon. Ja, was soll ich machen? Wer hat ja dafür bezahlt hier? Stimmt. Aber ich könnte mir natürlich auch schöner... Wie bitte? Dann ist man doch sehr überrascht, ja. Doch. Du jetzt im konkreten Fall? Ja, in diesem konkreten. Weil du einfach bloß so angerufen hast? Ja, einfach. Und dachtest, so, ach, werde ich mich hinsetzen und beschaulich den Besetzzeichen lauschen. Und, und da hast wahrscheinlich irgendwie die Schlummerschaltung bei deinem Telefon eingestellt, sodass nach 20 Minuten Besetzzeichen du beruhigt in Schlaf fallen könntest. Ja, genau. Mhm. Ja, und jetzt ist aber voll blöde, oder? Ja, total. Jetzt zack, Adrenalinstoß, jetzt stehst du im Bett und wirst die ganze Nacht nicht mehr schlafen können. Ja, vor allen Dingen, ja, so ist das, so sieht das aus, ja. Mhm. Genau so, oder? Mhm. Ich kenne mich so aus in den Seelen der Anrufer und Anruferinnen. Ja. Wie alt bist denn du, Seelchen? Ganz schön alt. Wollen wir das mal genauer machen? Ganz schön alt sind viele. 26. Mensch, mal ja richtig, mal eine olle Frau am Telefon, wunderbar. Ja, was machen die Kollegen denn auf dem Flur bei euch im Heim? Hm? Ja, wie ist mit der Verständigung? Die anderen 26-Jährigen, teilweise sind sie 28. Hä? Ja, in der Mittagspause immer gegenseitig das Stöckchen wegschlagen, der größte Spaß im Heim. Ja, genau, dann ist der größte Spaß am größten. Der was für ein Spaß? Der Spaß am größten, meinte ich. Ja. Ja. So, 26 sind wir also. Ja, und? Ich kenne mich aus in diesem Seelchen. Wie heißt du, Seelchen? Was? Wie du heißt? Silke. Silke? Aha. Silke, ja, nischt. Ich wollte bloß mal so ein bisschen stehen lassen, nachwirken. Ja, sind ja wenige, die anrufen und Silke sagen. Ja, das ist, ja. Das viel ist zu wenig, ja. Statistisch gesehen. Mhm. Mhm. So, Silke. Ja. Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe nie viel zu sagen. Silke, das ist genau der Eindruck, der sich jetzt mir auch unheimlich aufdrängt. Mit einer Gewalt. Oh, jetzt bist du aber... Jetzt bin gemein. Ich was? Wieso bin ich gemein? Nur weil ich dir zustimme? Erwartest du denn immer Widerspruch? Ob ich immer Widerspruch erwarte? Ja. Ich hab dir eben nur zugestimmt. Ja gut, okay. Mhm. Aber du kannst ja jetzt sagen, nee, so ist es nicht. Nee, so ist es nicht. Silke, du hast viel zu erzählen. Du bist 26 Jahre alt. Du bist weit rumgekommen. Du hast eine Menge erlebt. Du hast 4 deiner Männer überlebt. Jetzt erzähl mal. Nee, das hat mir nicht. Silke, ich habe ein bisschen den Eindruck, als ob du nicht so zum Erzählen aufgelegt bist. Nee, ich höre eigentlich lieber zu. Das hat mir total. Kann der Heinzinger mal anrufen? Der war total klasse. Der war total nett. Mhm. Aber andererseits, er wird erst 22. Da, das ist ja egal. Ey, da kluft. Darum geht's mir gar nicht. Da kluft eine Kluft von 4 Jahren zwischen euch. Mindestens, ja. Ja. Aber das war richtig nett. Und wenn ihr zusammenziehen solltet, dann müsste das schon eine Wohnung höchstens im ersten Stock sein, oder? Warum im ersten Stock? Und dann müsst ihr auf dem Absatz noch einen Stuhl, weil man als 26-jährige Frauen kommt und die Treppen hochkommt, ja? Auf dem Absatz einen Stuhl stehen, ja? Ja, kennst ja viele 26-jährige Frauen. Ey, Silke, du kannst vielleicht nicht viel reden, aber wenn du halt kannst, ist es lachen, echt. Das ist ja auch das Schönste, oder? Ja, das ist aber echt Hardcore-Lachen. Lieber ein bisschen werden. Silke, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Mai. Tag, wer bist denn du? Hallo, Kuttner. Ja. Das war's? Das war's offensichtlich. Da hat jemand vor Aufregung schnell auf viel. Tag, hallo. Ja, hallo, ich bin Sirko. Sirko. Ja. Du wirst ja nur... Ja, wir haben irgendwann mal telefoniert. Ja. Also woran ich mich erinnern kann, ist an deinen Namen. Ja, genau. Für den du aber kaum eine Erklärung hattest, richtig, oder? Richtig. Und hast du inzwischen eine Erklärung? Nee. Ey, Sirko, pass mal auf, du hörst hier so eine Sendung, wir diskutieren endlos über deinen Namen. Du rufst ein halbes Jahr später an, sagst, du heißt immer noch Sirko, was schon eine Frechheit ist, und weißt dann nicht mal, was der Name bedeutet. Nee, ich wüsste echt nicht. Ich hab noch jetzt echt mal so Namensbücher mal gewälzt gehabt, ich hab den Namen nicht gefunden. Telefonbücher, hast du mal in Telefonbücher gekickt? Da stehen auch viele Namen drin. Ja, mein Nachname kommt davor, aber... Sirko heißt, wie heißt denn mit dem Nachnamen? Ah nee, muss nicht sein am Telefon. Warum? Was? Warum? Oh, weiß nicht. Es gibt immer wieder Leute, die können die Sendung nicht leiden und die, weißt du, was die machen? Die schicken mir zum Beispiel hier Pistazien. Schenken mir Pistazien. Was? Pistazien? Ja, Pistazien. Ach so. Ja? Und knautscht dir deine Nüsslein vor dich hin und kannst kaum noch reden. So, Sirko. Hast du denn deine Eltern mal gefragt? Nee, die kenne ich kaum irgendwie. Wir sehen uns nicht so häufig. Nein, ich hab's so, war ich das letzte Mal gesehen, Silvester. Dann wäre doch gute Gelegenheit gewesen zu fragen und zu sagen, passt mal auf, liebe Mutti, lieber Vati, jetzt legt aber mal eure Namenskarten auf den Tisch und sagt, was mein Name zu bedeuten hat. Oh, ich werde immer gehänselt in der Schule. Wie bitte? Du wirst immer gehänselt in der Schule. Nee, glaube ich nicht. Also bis jetzt wurde ich deswegen noch nicht gehänselt. Nee, vielleicht liegt es daran, dass du... Ich frage ja niemand anders, na doch. Ich werde schon gefragt, wo der Name herkommt. Hast du vielleicht schon mal überlegt, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass du möglicherweise ein bisschen langsam von KP bist? Wieso? Eine gute Gegenfrage, die hat gesessen, mein Lieber. Zack, zack, zack, die hat meine Argumentation aber voll den Boden unter den Füßen weggerissen. Wollen wir das nochmal machen? Das war echt klasse. Kann es sein, dass du ein bisschen langsam von KP bist? Na, eigentlich nicht, denke ich mal. Ach Mann, ihr wollt den normal machen, du hättest jetzt wieso sagen müssen. Wieso? Na, zu spät. Ja. Ey, du bist echt langsam von KP. Und komm mir auf. Sirko. Tja, dein Name, der wird dir wohl ewig Geheimnis bleiben? Na, wird doch ewig meiner bleiben. Ja, klar. Ach, wird ewig deiner bleiben, meinst du? Ja. Hast du auch noch keine Freundin, die sich schon einen anderen Kuschelnamen ausgedacht hat? Ne, auf den Namen nicht, die denkt sich höchstens andere Sachen aus. Warten, beißt die auch? Was? Ist Beißen nachts, Beißen, ist das sehr verbreitet unter der heutigen Jugend? Beißen nicht, aber kneifen. Wo denn? Ah, hier und da, überall. Hier und da. Sirko, Sirko, kennt seinen Namen nicht, ist langsam von KP und wird hier und da und überall gekniffen. Sirko, wie heißt denn deine Freundin? Die heißt Ariane. Und weißt du, was Ariane bedeutet? Sie wird gehänselt mit Europarakete, aber was Ariane direkt bedeutet, weiß ich nicht. Ja. Hat die noch ihre Eltern? Ja, hat sie. Hm? Soll ich auch mal fragen, oder soll ich fragen? Hast du schon mal ihre Hand angehalten? Nee. Nee? Nee. Hast du das noch vor? Weiß ich nicht. Wer soll das wissen außer dir? Ey, ja. Du bist echt null, Sirko. Du weißt deinen Namen nicht, du weißt nicht mal, dass du langsam von KP bist, du weißt nicht den Namen deiner Freundin, weißt aber nicht die Bedeutung des Namens deiner Freundin und du weißt nicht mal, ob du vielleicht nochmal um ihre Hand anhalten wirst. Das kann ich doch jetzt nicht sagen. Hast du dir ihre Hand schon mal angekickt? Ja, logisch. Und? Oh Mann. Sirko, ich glaube, du kickst immer woanders hin, hä? Ja, zum Fernsehen. Ja, Sirko, Sirko, Sirko, so wird es nicht. Du kannst ja jetzt hier nicht um irgendwelche zufälligen Körperteile deiner Freundin anhalten bei ihren Eltern. Das macht echt einen unanständigen Eindruck. Hast du jetzt schon mal überlegt? Meinst du, es gibt einen unanständigen Eindruck? Sirko, Hausaufgabe. Na los. Erstens, ein bisschen schneller von KP werden. Ist ganz übel. Das ist Zusatzaufgabe, ja, das muss nicht unbedingt sein. Das wirst du kaum hinkriegen. Rauskriegen, was dein Name bedeutet? Rauskriegen, was der Name deiner Freundin bedeutet, solange die noch Ariane heißt? Und ab und an ihm auf die Hand gucken, auch wenn's schwer fällt. Ja? Können wir uns darauf einigen? Können wir. Und dann rufst du nächste oder übernächste Woche hier an und erstattest Report. Oh. Aber zack, zack, Report aus München. Ja, geht ja nicht. Wieso? Na, wenn ich bis da nicht rauskriege, na, kann nur dauern, bis ich rauskriege, was mein Name bedeutet. Na, kannst du erstmal mit Ariane und mit dem Blick auf die Hand anfangen. Okay. Ja? Ist die in der Nähe, deine Freundin? Nee. Oh Gott. Ja, die wird schon wissen, warum. Okay, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja? Tschüss. Tschüss. Ach, entschuldige bitte, hat er gesagt. Das ist ja nett, dass ich einen Anruf war. Entschuldige. Tag. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Schönen Abend. Ja, schönen Abend. Schöne Nacht bald. Ja, kennst du die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Hab ich schon gemacht. Dreimal mindestens. Und? Und, es war ganz schön. Das war eine schöne Erfahrung. Ich echt? Ich würde mich dann später hören. Aha, ja, der kann beißen. Der kann tollen Rücken massieren. Hm? Ja. Ah. Du bist schon hart auf Beißen, hör ich. Ne? Wie bitte? Du bist nicht hart auf Beißen. Nee, ich nicht. Nee, ich nicht. Aber ich werde hier durch die Anrufer laufend damit konfrontiert. Ja, du wirst nicht. Dass man als jugendlicher Eros-Protz offensichtlich... Hallo? Oh, jetzt hat sie verprellt. Mensch, du hattest aber eben ein Knarzen in deiner Stimme. Gefällt dir das Gespräch nicht? Hallo? Jetzt redet sie ja nicht mehr mit mir. Ist auch schade. Tag. Hallo? Hallo? Hallo? Jetzt werde ich hier aber gleich böse. Guten Tag. Hallo? Ja. Ja, grüß dich, Werner hier. Werner? Ja. Werner. Weißt du, was dein Name bedeutet? Nee, du. Da habe ich mir auch noch nie drüber Gedanken gemacht. Na gut, aber du wirst ja sicher Gedanken darüber gemacht haben, was der Name Sirko bedeutet. Also, was bedeutet er? Das ist irgend so was Astrales, denke ich mir mal. Sirko hört sich doch an wie Sirius, so irgendwie so aus der Sterne. Das war eine laue Mondnacht, wo die beiden Herrschaften zusammengesessen haben. Und in die Sterne geglotzt haben. Genau, und da ist was passiert. Und dabei ist zufälligerweise Sirko entstanden. Schnuppe. Erst Sterne, jetzt Schnuppe. Mhm. Dann habe ich meinen Bus nach Hause gelenkt, weißt du. Und dein Bus? Ja, ja. Bist du Busfahrer? Ja, so ein Kleinen. Welche Linie? Individuell. So ein Kleinen, so ein Kleinen Polizeibus, so eine grüne Minna? Nee. Und draußen sitzen und frieren wahrscheinlich noch die Zigarettenhändler? Im Wagen? Ja, die habe ich da drin gelassen, ich denke mir mal. Echt, mal. Wa? Und die können sich auch eine Stange anstecken. Der vergessliche Polizist. Ja, und unten friert der Verbrecher. Genau, ich bin nach Hause gegangen, habe erst noch meinen Anzug, meine Uniform, muss ich ja dann sagen, ins Badezimmer gestellt, ne? Ach, und jetzt dann das 100,6 Macaroni beschmatterte 100,6 T-Shirt rausgeholt? Ja, da waren noch ein bisschen Ketchup-Flecken drauf. Aber gut, gut. Habe ich ja auch schon seit 2,5 Jahren. Prima. Ja, ist klar. Ne? Und meine ehemals weiße Jogginghose ist mittlerweile auch grau. Ja, und du wirst dich hüten, das in die Menge zu schmeißen, dein T-Shirt, hä? Ich bin doch nicht bescheuert. Richtig. Du schickst mir was fährst du denn für einen Bus, sag mal? Das ist ein Ford-Bus. Ach. Der fährt fort. Ja, ich komme jetzt nicht alleine mit den ganzen Zigarettenhändlern. Nee, und sag mal, was machst du mit dem Bus eigentlich? Na, so ja, so, was man so mit so einem Auto macht, da. Also, ich hab ein großes Herz, weißt du. Und da fährst du so für fremde Leute hier die Lumpe durch die Gegend? Nö, ich hab selber so viel Krempel. Ach, da fährst du tagsüber so, Alter, und wer bezahlt dich denn dafür, dass du schwachsinniges Zeug durch die Gegend kutschierst? Nur privat. Nur privat? Na klar, tagsüber fahr ich ja mit einem ordentlichen Auto, ich meine. Ach, was für ein Auto denn? Ein Taxi? Bist du ein Taxifahrer? Nee. Bist du Autofahrer? Ich bin Autofahrer. Toll, ein super Beruf. Wie wird man ein Autofahrer? Nur indem man sich da irgendwo anmeldet, ne? Dann kriegt man dann nach längeren blöden Fragen, die man dann versucht, halbwegs brauchbar zu beantworten, kriegt man dann so eine Pappe in der Hand. Da kann man dann so einen Wachtelmeister fragen, ob man denn darf. Und manchmal sagt er dann ja und dann... Ja. Ne? Hast du doch auch schon mal gemacht? Ja, bei mir war es anders. Bei mir war es richtig Studium praktisch. Ja? Na, ich habe fast auf Auto studiert, fast. So, und aber tagsüber fährst du mit deinem Auto auch noch privat rum, nehme ich an. Nee, da denn so manchmal auch zum Geld verdienen, also so hin und her und in der Zwischenzeit verdiene ich dann so mein Geld. Wie denn in der Zwischenzeit? Was machst du in der Zwischenzeit? Oh, fahr ich im Büro und malträtiere so ein Bildschirm denn und Tastaturen und so. Und jetzt sind wir gleich bei den ganz herben Blondinenwitzen. Ist klar. Ja, alles voll tippig. Gut, ja. Ja, klar. Nee, versuch dann so mein Geld mit Schönschrift. Hast du eine Freundin? Ja. Ich klang aber nicht sehr überzeugend, mein Lieber. Cool. Habe ich eigentlich eine Freundin? Ja, wo habe ich sie denn gelassen? Die muss da ja irgendwo rumliegen, sage mal. Hä? Ja, ich habe ja, wie gesagt, ein großes Herz. Also ich habe da viele Freunde. Aber wenn du, so wie du die Frage wahrscheinlich verstanden wissen wolltest, muss ich die dann verneinen. Also. Aha. Ne? Na, siehst du, genau so wollte ich sie verstanden wissen. Hättest du doch gleich verneinen können, oder? Naja, wäre ja dann inhaltlich nicht so ganz richtig gewesen, weil ich habe... Inhaltlich richtig wäre schon gewesen, wäre nur nicht so cool, hätte nur nicht so cool ausgesehen. Ja, das war jetzt mehr der ungewollte Witz, ja. Ey, du bist echt ein toller, voll ein cooler. Nee, ich hab dir heiß. Jetzt hast du einfach so Freunde. Du nicht? Ey, sag mal. Mal? Weißt ihr euch auch gegenseitig abends, wenn es mal dunkel ist? Na, die fehlt, also... Wie, was? Haben alle keine Zähne mehr, deine Freunde? Nee, ich hab mir die Zähne geputzt, wollte ich gerade sagen. Nee, aber die entsprechende Freundin fehlt, ja. Ach ja? Das ist tragisch, ich weiß, aber... Ach, na das ist aber blöd. Das ist aber unpraktisch. Saublöd. Ja? Saublöd. Ja, ja. Da muss man wie ein Bekloppter immer heizen, statt dass man zur warmen Freundin ins Bett steigen, kuscheln kann, hä? Ach, deswegen habe ich so eine hohe Heizkosten. Oder? Ja. Naja, bloß ich meine... Du hast ja überdurchschnittlich hohe Anzahl von beißenden Zuhörern. Ich meine, so im normalen Leben hat man so viele Beißer denn doch nicht, ne? Nee, ich muss aber jetzt so aufpassen. Ich kann jetzt ja keine Freundin vermitteln. Ich meine, für das Bett reicht vielleicht ohne angewärmte Gehwegplatte, hä? Nee, aber ich wollte auch keine Freundin wegnehmen, weil ich weiß, du hast auch nicht so unbedingt ein leichtes Leben. Oh, jetzt muss ich ja schwer überlegen. Erstens keine Freundin. Wer schon Pistazien knabbert, weißt du? Ach, meinst du, dass das echt ein Frustzeichen ist? Na, aber nur. Ja, für einsam? Du hörst, wie laufend alle möglichen Leute dann sich in abknabbern und gekniffen werden und... Beißen? Ey, du weißt halt, ich will ja irgendwie einfach nur als sozusagen Potenzprolet hier meine Beißfähigkeit über den Sender unter Beweis stellen. Apropos Potenz, ne? Pistazien sollen ja die Potenz auch steigern. Vielleicht hast du ja auch bald Feierabend. Oh, da muss ich aber langsam aufhören. Oh Mann, ey, jetzt gleitet das aber voll ab. Bitte? Jetzt gleitet das aber voll ab. Machst du nachher noch Bio-Nachhilfe? Du wirst doch wohl nicht etwas sprachen. Ey, das ist hier ein anständiger, ordentlicher Sender. Ich stehe hier. Dann habe ich mich verwählt. Unterhalte mich hier mit Leuten. Ja. Unterschiedlicher Couleur und manchmal so ja besonders unterschiedlicher Couleur. Moment, jetzt mach aber keine rassistischen Witze. Über die Hautfarbe wollen wir hier nicht reden. Nee, ich rede über Busfahrer. Naja, Mann. Mir fällt bloß gerade keine tüchtig Busfahrer verachtende Bemerkung ein. Das wäre auch ziemlich gemein. Aber wenn ich sie hätte. Du kannst ja nicht einen Menschen damit strafen, dass du alle beleidigst. Das ist ja doch ziemlich gemein dann von dir, ne? Wieso denn alle? Ja, wenn du jetzt Busfahrer feindest. Ey, du hast aber noch ein bisschen beschränkte Lebenssicht. Das sind nicht alle Menschen Busfahrer. Gibt doch Busgefahrene. Ja. Ja? Mhm. Ja, na gut. Da zähle ich auch dazu. Mein Busfahrerchen, denn troll dich jetzt mal in dein kaltes Bett. Ah. Ja? Mhm. Und grüß die zahnlosen Freunde. Ah. Ja. Mhm. Ja? Ciao. Tschüss, mach's gut. tschüss. Was soll denn das Mach's gut jetzt heißen, ey? Up on the stair, we spoke of was and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. Unser Dave, ey, ist doch schön, wie er da singt, hm? Ja? Der Bowie. Zack, hab ich jetzt aber volle Pulle runtergerissen. Ach, richtig herzlos. Aber so bin ich manchmal, kann ich ja auch nichts dafür. Kinder, ich dachte mal, manchmal ist ja auch irgendwie super, super, super, wenn man selber anruft, nur dass es jetzt so laut hier rumpfeift. Ach, ist ja gemein, das kann doch ja nicht wahr sein. Na, das ist aber böse. Dann versuchen wir es vielleicht nochmal. Na? Passiert da was? Echt? Super. Ich rufe an. Klasse. Ich rufe so gerne an. Ah, ja, so hallo? Wer ist denn da? Steffi. Tag, Steffi. Dich wollte ich ja gerade mal sprechen. Sag mal, du wirst doch 18 Jahre alt, oder? Jetzt muss ich aber, glaube ich, erstmal ins andere Zimmer gehen, weil wir haben doch hier das Radio an. Jetzt musst du durchdrehen und kreischen und mit den Füßen strampeln, wie junge Menschen das machen, wenn sie überraschenderweise angerufen werden. Jetzt kreischt dir aber auch gleich volle Pulle los. Steffi? Ja, hallo? Ja? Du wirst jetzt 18 Jahre alt oder bist du gerade 18 geworden? Ja, gerade eben. Aber eigentlich bin ich ja erst Mittag 18, aber ist ja egal. Ja, aber im Grunde bist du jetzt schon seit 4 Minuten 18. Ja, aber eigentlich bin ich jetzt schon 18, ja. So, Steffi, warum rufst du nicht eigentlich mal zum Beispiel in der Sendung an und sagst, dass du heute 18 wirst? Warum muss ich denn das alles machen? Ja? Findest du das gut? Was finde ich gut? Na, dass ich jetzt hier anrufen muss? Du hättest ja selber anrufen können. Ja, das ist lustig. Ja, das findest du gut. Das ist mir schon klar, dass du das gut findest. Weißt du, wie gut ich das fände, wenn ich mal angerufen würde? Von Menschen wie... Ich? Du? Ja, du sagen reicht nicht. Ich muss bei Ihnen ins andere Zimmer gehen. Das verstehe ich gar nicht, weil das Radio nämlich an ist. Ach, das ist ja interessant. So, Steffi. Denn erzähl mal, ihr feiert jetzt schön? Ja, wir feiern jetzt. Ja, ist prima Kindergeburtstag. Das Zimmer ist lustig ausgestaltet, nehme ich an. Ja, mit Lampignons und so ein bunten Papierplunder. Ja. Und albernen Eltern. Und ich habe euch jetzt wahrscheinlich jetzt volle Pulle aus dem Topfschlagen rausgerissen. Oder? Na, das machen wir morgen dann. Das macht ihr morgen? Die feiern, also. Heute nur noch wegen der Unternachbarn Stuhltanz. Ja, heute gehen wir dann nur noch schlafen nachher. Ja? Ich würde ja nachher, wenn ich noch eine Musik spiele, könntet ihr ja vielleicht Stuhltanz machen. Dann würde ich mich sehr freuen. Ja? Alles klar. Weil die nächste Musik ist Captain Beefheart. Ich glaube, zu Captain Beefheart wurde noch nie Stuhl getanzt. Ausmachen, damit wir uns hinsetzen können. Ja. Und dann wieder anmachen. Dann macht es mal. Ja. Und grüßt die Steffi Krüger schön. Ja, alles klar. Hey, das bist du doch selber. Ja, das bin ich doch selber. Da sag mal, lässt du dir echt, du lässt dir so unsinnige, schwachsinnige Aufträge geben, dich selber zu grüßen? Ja, Mann, Steffi, das ist total lustig. Du musst aber lustig, pupustig. Du musst hier rum und mit einer Wunderkerze rennst du durch die Wohnung und freust dich. Ja, na dann noch viel Spaß beim Wohnung abfackeln, ja? Ja, vielen Dank. Tschüss, Steffi. Tschüss. Tschüssi. So. Ach, jetzt halt ganz nach dem Beißen vergessen zu fragen. Tag, wer bist denn du? Ja, ich bin der Jens. Der Jens, ne? Ja, klingt aber wie ein ausgebuffter Nachtbeißer. Nee, bin ich nicht. Ich lass mich überhaupt beißen. Von wem? Also, du musst ja nicht alles wissen, ne? Von meiner Freundin nehme ich mir einen Stock an. Aber weil es immer dunkel ist, weißt du nicht, wer da so rumbeißt an dir. Nö, ist auch vollkommen uninteressant. Ja. Ist auch uninteressant. Jo, warum? Warum? Naja, Hauptsache wird gebissen, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich finde ja. Gut. Ja, ich muss sagen, ich höre deine Sendung heute zum ersten Mal, ne? Jens! Ja. Damit also gewissermaßen die öffentlich-rechtliche Defloration eines Hörers, quasi. Genau. Die Orale. Wenn du jetzt noch in Deutsch übersetzen könntest, wäre ich ganz froh. Nee, werde ich nicht machen. Und das war eine fast unanständige Bemerkung. Und wenn ich was nicht mache, sind das unanständige Bemerkungen. Beziehungsweise ich mache unanständige Bemerkungen manchmal schon, weigere mich dann aber im Nachhinein, die zu übersetzen. Ist das wahr? So, Jens, und ich nehme an, dass du jetzt voll aus dem Häuschen bist und total angetan von dieser wunderbaren Sendung. Und du dich jetzt dafür bedanken wolltest bei mir. Genau, ich bin voll überrascht. Und fragen wolltest, ob du mir irgendwie einen Gefallen tun kannst. Zum Beispiel mein Auto waschen oder Müll runterbringen oder mir Geld überweisen oder sowas. Das kannst du machen, alle drei. Auto waschen, Müll runterbringen und Geld überweisen. Bei der Summe würde ich dir das selber überlassen, würde aber sagen, dann mit einem dreistelliger Betrag vorm Komma sollte das schon sein. Alles andere sieht irgendwie zu knickerig aus. Und die erste Zahl sollte auch eine 3, 4 oder 5 schon mindestens sein. Ja, das würde ich dann gerne machen. Am besten du beschreibst mir mal einen Brief und bewirbst dich um Auto waschen, Müll runterbringen und Geld überweisen, ja? Ah ja, und dann würde ich dir antworten mit meiner Kontonummer. Ja, dann müsst ihr die Adresse nochmal durchsagen, weil wie gesagt, ich hab da nicht mitgekriegt. Das hört erste Mal heute. Ah ja. Ja. Das ist ganz einfach. Ach, du wolltest mir vielleicht auch ein Grimassenfoto schicken? Ja, naja, da brauche ich eigentlich nicht Grimasse zu machen, großartig. Nee, also. Du guckst einfach so, wie du immer guckst in die Kamera und das geht dann bei mir schon durch als Grimassenfoto. Du müsstest schreiben an Fritz. An Fritz. Kuttner. Kuttner. Ja. Stichwort Grimassenfoto. Ja. Postfach 90 9000. 90, 9000? Ja, aber das reicht, wenn du das als Zahlen schreibst. Musst du nicht mit Buchstaben ausschreiben. 909000. Ja, das könnte ich so 90, 9000, ja? Ja. Und dann ja, nochmal jetzt wieder als Zahlen 14439. 14439. Und dann Potsdam, aber als Buchstaben. Als Buchstaben. Ja, und kannst ja in Worten, nochmal hinterschreiben, in Worten Potsdam. In Worten Potsdam. Ist einfach, also sicher, 14, ist 4, einfach 0, sicherer für die Post. Vorne 14439. Ja, das in Zahlen, aber ohne Anmerkung, 14439 und dann Potsdam und dahinter Klammer auf, in Worten Potsdam. Ah ja, ja. Ja, dann, ja, dass wir bei der Potsdam nicht durcheinander kommen. Ja, aber gut, ich werde es versuchen. Also, ja. Ich setzt mir ganz schön vor Probleme, aber... Echt? Ja, na doch, ja, das ist also... Vielleicht kennst du ihn, der schreiben kann? Ja, kenn der schreiben kann, ja. Der gut, grad, ja? Der gerade neben mir, lass dich einen Ast, aber ist auch egal. Ja, denn soll, wenn er vom da wieder runter ist, soll er das machen. Ja, der schreibt ja auch gerade hier halt auf, also... Ja, der soll aber, wie gesagt, nicht so schnell schreiben, ich bin nicht mehr in dem Alter. Ja, nee, ist klar, kann ja? ich verstehen. Gut, super, danke, Jens. Ja. Klasse, schön, dass du angerufen hast. Ja, weiß ich. Ja, vielleicht könntest du selber nochmal sagen, dass dir die Sendung ganz toll, toll, toll gefällt. Also die Sendung gefällt mir ganz toll, toll, toll. Super, und dass du vielleicht noch jemanden grüßen möchtest? Ja, alle, die hier zuhören, würde ich sagen, und dich vor allen Dingen. Wirklich. Ja, und auch alle, die dich kennen. Alle, die mich kennen, ja. Ja, die musst du auch grüßen. Zuhören. Ja, und alle aus der 10a auch noch. Nee, 10b. Gut, vielen Dank für deinen Anruf, Jens. Ja, bitte. Ey, ein schönes Gespräch. Ja, fand ich auch. Muss mich, glaube ich, wirklich bei dir bedanken. Mit Niveau, genau. Mit, ja. Ich versuche mich jetzt nochmal mit Niveau zu bedanken. Mit Niveau. Ja, dann möchte ich jetzt ein Dankeschön hören. Danke, Jens. Danke, danke. Bitte, na, bitte. Danke. Bitte. Toll, Jens. Ja. Super. Jens, hast du dich jetzt vielleicht auch entschieden, Stammhörer dieser schönen Sendung zu werden? Ja, wenn du mir jetzt mal sagst, wann die immer läuft, dann könnte ich mich dafür sehr entscheiden. Immer heute. Immer heute. Immer heute und ansonsten immer dienstags ab 22 Uhr. Dienstags ab 22 Uhr, ja. Ist ja schon nicht mal heute. Hey, willst du wissen, wie die Sendung überhaupt heißt? Weißt du, wie die Sendung heißt? Nee, wie heißt sie? Ach, weißt du nicht? Nee. Na, ich heiße Kuttner. Ach, du heißt Kuttner. Und die Sendung? Soll ich ganz langsam, dass der neben dir mitschreiben kann? Ja, zum Mitmeißeln bitte. S-P-R-E-C-H. F-U-N-G. Wie jetzt? Jetzt soll er mal vorlesen, was er aufgeschrieben hat. Mal sehen, der kann nur schreiben und nicht lesen, oder? Hat er, ja, das ist ein Problem. Aber du kannst lesen. Reicht er, wenn er, ja, unter den Legasthenikern ist der ABC-Schütze König. Hat er da mitgeschrieben? Nee. Nee, hat er nicht. Es, vielleicht kann er jetzt mal mitschreiben? Ja, kannst du ja. Gib ihm mal einen Rüffel. Ja, der hat, ja. Vielleicht, oder schlag ihm mal hinten an den Kopf ran. Hast du irgendwas Hartes dabei? Kann er am Zopf ziehen. Nee, nicht an den Zopf ziehen, Da rutscht das bloß alle drunter und dann liegen die ganzen Haare auf der Erde rum. Und ja, wer macht die wieder weg? Drauf, da macht das nichts. Hau ihm was mal voll dagegen? Voll dagegen, aber ja, so, dass man es hört im Radio? Ja, Moment, da muss ich, warte. Hast du gehört? Ja. Ja. Warum passt das, oder? Aber vom Material her ist das mit dem Kopf eigentlich sehr ganz okay, oder? Ja, na, es ist pure Holz, ne? Ja. Gut, und jetzt, schreibt er jetzt mit? Was? Ob der jetzt Milhit schreibt? Milhit schreibt. Einmal klopfen heißt ja, Moment. Gut. So, und jetzt sag nochmal S-P-R-E-C-H-F-U-N-G. Und jetzt Sprechfunk. Hat er mal Sprechfunk. Ja. Genau, Sprechfunk okay. Heißt die Sendung. Und die heißt ein Chicken Trailer, der hört sich so an. Hört ihr dazu überhaupt? Ja, ich ja? Mir jetzt nicht Frage, quaschen, nicht tuscheln und jetzt so nicht auf den Hinterkopf schlagen, sondern konzentrieren, zuhören. Ja. Ich höre konzentriert zu. Ist geil. Ey, nicht dazwischen quatschen. Vorne ist nämlich eine Kunstpause. Ach so. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Post. Das war jetzt der Name der Sendung, Sprechfunk. Mit Captain Kirk Kuttner. Das bin ich. Und sprich bitte ins Mikrofon. Damit warst du gemeint, Jens. Ja, hier. Ah, oh Mann, die hier sagen dir extra hier über Radio, sprich bitte ins Mikrofon. Was machst du? Stehst da weit aufgerissen im Mund und das Lineal, mit dem du deine Freunde zu verprügeln pflegst, immer noch in der Hand, oder? Mann, Jens, nee. So wirst du, willst du jetzt Stammhörer dieser tollen Sendung werden? Ich werde jetzt Stammhörer dieser tollen Sendung. Dann kann ich dir ein ganz tolles Angebot machen, ein Jahresabo für 240 Mark. Auf dein Konto? Auf mein Konto. Ja. Und dann kannst du jede Woche die Sendung hören. Das rechnet sich. Das sind ja 240 durch 12, 20 Mark im Monat. Ja, dann mach ich da sogar Plus bei. Das ist billig, da machst du sogar Plus bei. Ja, finde ich auch. Und du kannst deinen Freund mithören lassen und der sollte dann einfach auch nochmal 10 Mark pro Monat über 120 überweisen. Ja. Ja, das ist der Familien- und Freundetarif dieser Sendung cool. Hier. Er ist echt geil. Ich meine, Preis wird auch die besten. Ja, und wenn es dir nicht gefällt, schickst du die Sendung zurück und kriegst dein Geld wieder. Genauso werde ich das machen. Okay, vielen Dank, Jens. Alles klar. Endlich mal ein... Was war das? Oh, Wiedersehen. Wiedersehen. War endlich mal ein tolles Gespräch hier. Klasse. Immer noch intelligente Menschen in der Leitung. Tag. Hi. Hier ist auch Jens. Aber Kinder, wollt ihr mich verarschen? Ihr könnt doch nicht alle Jens heißen. Nee, doch. Das denkt ihr euch doch aus. Nee? Ihr wollt mich doch hier aufs Glatteis führen. Ja, ihr macht mir doch was vor. Das stimmt doch so nicht, wie ihr das sagt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, hast ja recht, Mann. Ihr denkt wohl, der Onkel im Radio ist ein bisschen doof. Ja. Ist er aber nicht, der Onkel im Radio. Früher waren es. Ist okay, ein Onkel. Bist du Tante? Nee, auch nicht. Was denn? Ich bin ich. So. Hm? Jens, in Anführungsstrichen. Ja. Was treibt dich hier anzurufen? Bitte? Was dich treibt hier anzurufen und wildfremde, aber gleichwohl nette Radiomoderatoren zu belästigen? Ach, naja, ich höre schon den ganzen Abend zu und dachte mir... Ja, das reicht doch. Da muss man doch nicht gleich anrufen. Naja. Zuhören also, reicht komm. Doch. Ich muss ja mal... Was heißt denn hier na komm? Wie? Präsenz zeigen. Nee, finde ich nicht, dass du Präsenz zeigen musst. Dachte ich schon. Jens, in Anführungsstrichen, du bist präsent dir noch... Hier zu Hause? Ja. Ja, da bin ich wohl präsent, aber... Siehst du, da bist du extrem präsent, oder? Ja. Im Präsentkorb. Und jetzt? Präsent 20. Und jetzt willst du hier auch noch präsent sein? Ja. Und wie hast du dir das vorgestellt? Puh, weiß nicht, ich dachte, du fragst... Ja, weiß nicht, das dachte ich mir doch. Weiß nicht, weiß nicht. Anrufen, präsent sein wollen, aber weiß nicht. Ja. Mann, Jens. Warte. Hast du eine Freundin? Sozusagen. Was heißt denn sozusagen? Das ist ja auch wieder eine ausweichende Antwort. Also du kennst jemanden, den du gerne als Freundin hättest, nehme ich mal an. Nee, den hatte ich ja als Freundin. Wie? Naja, wir waren zusammen und sind es nicht mehr, aber wir sind sehr eng befreundet. Verstehst du? Und sowas heißt dann sozusagen Freundschaft? Naja, unter Freundin versteht man immer sowas Beziehungsmäßiges, also ich zumindest. Genau. Ja. Jens, in Anführungsstrichen, dann lass mich ein bisschen präziser fragen. Hast du was Beziehungsmäßiges? Nö. Schön. Naja, wollen wir hoffen, dass es so bleibt, oder? Nö. Die letzte Freundin ist doch sicher erleichtert. Nö. Ja, eher schon. Ja, nur eher nicht, nee. Wieso denn nicht? Naja, das ist so eine lange Geschichte. Naja, 14 Minuten ewig dir. 14? Ah, nee. Bis zu Nachrichten. Bitte? Bis zu den Nachrichten. Na gut, Jens, dann ja. Werde ich dich in deiner, bei deiner, wollen wir bei deiner Präsenz in der Einzimmerwohnung belassen? Nee, sind drei. Drei Zimmer? Ja. Heiß, wa? Aber nebenan schlafen Mutti und Vati und das Brüderchen ist noch belagert, das andere Zimmer, oder? Nur Vati. Nur Vati? Ja, Brüderchen haben wir nicht, könnten wir uns nicht leisten. Gut, der Jens in Anführungsstrichen ist schon teuer genug. Eben. Und frisst dem Vati die Haare vom Kopf. Jens, ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, jedenfalls schönen Abend. Wenn tschüss. Tschüss. So, und jetzt noch ein bisschen Musik, die wahrscheinlich von vereinzelten, jungen, unerfahrenen, unwissenden Leuten, die ich nicht leiden kann, jungen Menschen für unhörbar erhalten wird. Das ist Captain Beefheart, einer der ganz, ganz großen und eine seiner allergroßartigsten Platten aus den frühen 70er Jahren, wenn nicht so, ja, aus dem Jahre 1970 selbst. Es heißt Troutmast Replica und der Song jetzt ist Moonlight in Vermont. Bin echt gespannt, ob Steffi jetzt Stuhltanz macht. Moonlight on the Marlow, affected everybody, even Mrs. Wooden Wellis, bleeding her nitty. Even Lightboy floating with his little pistol showing at his little pistol toting. Well, that goes to show you what a moon can do. No more bridge from Tuesday to Friday. Everybody's gone. High society. His head and got off on alligators. Somebody's leaving peanuts on the cabins for a white elephant escaped from the zoo with love. Goes to show what a moon can do. Moonlight on the Mars. We'll be right back.

Es geht los, meine Damen und Herren. Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass es eine Stunde der Freude, der Befreiung ist. Eine Stunde, auf die wir alle, nicht nur in Berlin, auch im ganzen Bundesgebiet, auch wir in der Bundesregierung gewartet haben. Wir haben sie erhofft. Erleichterung, dass es einen Schritt weitergeht. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt die nächste Musik ist 3 Minuten und 40 Sekunden lang. Wir haben jetzt noch knapp 2 Minuten miteinander zu telefonieren und dann kommen die Nachrichten. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist der Heiko. Tag, Heiko. Ja, Tagchen. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Ja, auch dir ein herzlich willkommen. Sag mal, Heiko, kennst du die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Nee, die habe ich vergessen. 0331 721 39 32. Der steht immer noch zur Verfügung und nimmt so Sachen an und auf. Und dem kann man Sachen aufs Band drauf sprechen. Hättest du was du gerne aufs Band drauf sprechen würdest? Nö. Hey, wie nachlässig gehst du hier an die Sendung ran? Nein, du denkst, du kannst hier einfach zack bei mir anrufen. Rufen, da kann man so rumquatschen, dödeln, und dann ist gut. Nee, du bist aber nicht jemand, der, sagen wir mal, eine Sache im Kopf hätte, die er in einer halben Minute runterschnurrend erzählen könnte und auf Band sprechen? Ja, dann ist das. Mann, Heiko, ich hab dich eben so munter und putzig hier in der Sendung begrüßt und jetzt bin ich schon wieder enttäuscht. Wir reden kaum eine Minute miteinander, das heißt, wir reden nicht mal miteinander. Genau. Ja, du offenbarst nur die finsteren Seiten deines Charakters und schon bin ich verstimmt und die Sendung ist im Arsch. Oh, wer ist denn Heinz eigentlich? Na, Heinz, der hat vorhin hier angerufen. Ach so, wisst ihr. Mit dem habe ich zusammen die großartige Idee entwickelt, dass man zu desodorierenden und parfümierenden Zwecken auch kleine Mango-Teebeutelchen im Sommer unter den in den Achselhöhlen tragen könnte. Dass das auch biologisch viel sinnvoller ist, ökologisch, abbaubarer. Die Achselhöhlen. Nicht die Achselhöhlen. Ach, die Mangoblätter. Ja, Mango-Teebeutelchen. Habt ihr Tee da zu Hause? Trinkt ihr manchmal Tee? Ja, ab und zu. Zur Not macht's auch ein Löffelchen Nescafé, den jetzt in die Achselhöhlen tun und man riecht sofort gut und schwitzt kaum noch. Hä? Erfindest du auch manchmal so lustige Sachen? Die aber Sinn machen und wo man immer denkt, ach, die sollte ich mir eigentlich patentieren? Nee, weniger. Also auf jeden Fall bin ich noch nicht drauf gekommen, Mangoblätter unter der Achselhöhle. Nicht Mangoblätter, sondern Teebeutel? Tee. Schwarzer Tee, Teebeutel, aber Mangoaroma. Ach so. Nee, was hast denn du immer? Was hast denn du immer drunter? Wild Cherry? Nee, ja nicht. Ja nicht? Naja, meine gesunden Achselhöhle. Das sieht aber auch doof aus. Was? Hättest du Angst, dass Leute denken, du hast Teebeutel in den Achselhöhlen? Ist das ein Gedanke, der dich manchmal tagsüber wie von hinten ein wilder Tiger überfällt? Dass du, wenn du die Straße lang gehst, gucken die so komisch und du denkst, Mensch, die denken jetzt bestimmt, ich habe Mango-Teebeutelchen in den Achselhöhlen und dir ist es peinlich und du reißt sofort die Arme hoch? Wie um zu demonstrieren, dass da nichts ist? Bist du so ein Typ? Sei ehrlich, du bist so ein Typ, klar. Ja. Jetzt hab ich dich überführt. Ey, du musst dich da aber deswegen nicht schämen, ist da okay. Ey, du musst einfach, die sollen da denken, was sie wollen, die Leute. Sollen sie denken, du trägst Mango-Teebeutel in den Achselhöhlen. Naja, ist okay, man muss einfach irgendwie geradeaus seinen Weg durchs Leben machen. Muss da keiner wissen, dass es Pfefferminz-Teebeutel sind, hä? Sollte eigentlich jeder frei sein. Mensch, ach, sollte jeder so frei sein, eine Teesorte seiner Wahl unter den Achselhöhlen zu tragen. Genau, sehe ich auch so. Sehe ich aber genauso. Und du aber siehst es auch so. Und ich sehe das noch mehr so als du. Und du siehst das noch mehr. Ich sehe noch mehr. Na, wir versuchen uns gegenseitig im genau so sehen zu übertreffen. Hast du wieder nicht mitgekriegt, oder? Na, nie. Weil, Vielleicht kannst du mir aber da hinten die Krankenschwester eben, die da offensichtlich die Sorgfaltspflicht für dich hat. Maria, ich gib's dir mal. Maria. Ja? Bist du noch da, Maria? Jo. Du hast dir mir klungen wie aufgelegt. Ich heiße übrigens Marie. Marie? Ja. Der Achim. Heißt der Achim? Nee, Heiko. Wie heißt? Ach, Heiko heißt. Ach ja, ich habe ihn ja noch so freudig begrüßt. Ja. So, Marie, das war jetzt, glaube ich, ein schönes Gespräch. Hm. Gleich kommen die Nachrichten. Hm. Grüß den Heiko. Ja, mach ich. Und sag ihm, ist schon besser, dass man die Teebeutel häufiger als immer in der Woche wechseln muss. Weiß ja? Nicht. Hm? Okay. Okay. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Tschüssi Kowski. Tschüss. Bye Beichen. Ja, ja. Tschüss mit Ö, tschö mit Ö. Jo. Jo, Jo ist auch toll. Und tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Winke, winke. Tschüssi. Bye. Ah, zack. Ach Gott, jetzt ist der blöde Prinzler hier schon wieder da und will seine Nachrichten verlesen. Ist das wieder... Tschüss erstmal. Tschüss. Tschö. Tschüss. Tschüss. Mann, manche Gespräche ziehen sich ins Unerträgliche. Ja, kann passieren. Ja. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss, so. Wer jetzt total versessen auf Nachrichten ist, der muss einfach nochmal 3 Minuten warten. Es ist jetzt 0.30 Uhr, im Grunde Zeit für die Nachrichten, aber die werden ja hier immer eingebettet und dramaturgisch, musikalisch hochgefahren. Also erstmal eine schicke Musik, liebe junge Menschen, und dann kommen tolle, tolle Nachrichten, verlesen vom noch tolleren, tolleren Thomas Prinzler, der Gott sei Dank während, zumindest während seiner Nachtredakteurszeit hier eigentlich nicht beißt, trotzdem die Tageszeit dazu wäre. Total, sondern die Honeymoon Killers. Grundsatzpapier. Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber sollen sich am späten Abend über eine Förderung der Beschäftigung geeinigt haben. Wie verlautet, geht es um Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt, um steuerliche Entlastungen und um Änderungen im sozialen Netz. Unklar ist, ob dazu die Abschaffung der Frührenten gehört. Im Februar und im April soll es weitere Gespräche geben. Friedenssicherung. Die NATO hat die UNO darüber informiert, dass sich die Kriegsparteien in Bosnien fristgemäß aus der Trennzone zwischen dem serbischen und dem muslimisch-kroatischen Landesteil zurückgezogen haben. Damit könnten die Sanktionen gegen die bosnischen Serben aufgehoben werden. Reisepläne. Bundesaußenminister Kinkel erwägt nach Angaben des Auswärtigen Amtes einen Besuch in Iran. Konkrete Termine gäbe es aber nicht, hieß es zu Presseberichten. Die Bundesregierung ist wegen ihrer Iran-Politik wiederholt im In- und Ausland kritisiert worden. Beschwerde. Die US-Fernmeldegesellschaft WorldCom hat die EU aufgefordert, Deutschland die Genehmigung der Telekom-Tarife zu verbieten. Begründung, die Telekom missbrauche ihre marktbeherrschende Stellung. Und im Sport haben wir auch noch. Sport. Eishockey-Liga, Zwischenrunde, Preußen Devils, e.V. Landshut, 4:1. Wetter. Nachts bis minus 10 Grad, tags heiter bis wolkig um minus 6 Grad. Verkehr. Gibt es auch. Berlin-Kreuzberg, die Zossener Straße ist zwischen Blücherstraße und Gneisenaustraße wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Ansonsten ist es kalt, glatt und dunkel. Fritz wünscht gute Nacht. Sag mal, Heiner, wer hat denn eigentlich diese Woche Abwaschdienst? Na du, ich glaub Cordula. Und wer hat dann eigentlich Einkaufsdienst? Eigentlich glaub ich Cordula. Und wer hat Müll runterbringdienst? Na, wenn ich so nachdenke, Cordula. Und sag mal, was hast denn du da auf dem Kopf? Na, nichts. Das muss nicht sein. Die Fritz-Wollmütze. Eines Tages kommt der Tag, an dem es soweit ist, dass einer kommt, der sagt, das ist der Tag, an dem man sie brauchen tut. Fritz, nur echt mit der Wollmütze. Wollmütze. Nie wieder spielen. Created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Abend. Oh, jetzt ist schon 9:09. Noch 21 Minuten Sendung. Hinten 5 Minuten Schubert, sind 16 Minuten, zwischendurch nochmal eine schicke, flotte Musik, noch 10, 11 Minuten, nicht viel Zeit. Tag, wer bist denn du? Hallo? Na, ein kurzes Gespräch, aber Gespräch ist Gespräch, noch ein kurzes Gespräch, abgehakt. Tag, wer bist du? Ja, auch abgehakt. Tag, hallo, wer bist du da? Hallo. Ja. Ja, hier ist Anke, grüß dich. Tag, Anke. Mhm. Mensch, auch ein A-Name, der mir vorhin nicht eingefallen ist. Da habe ich noch nicht zugehört. Ja, aber da habe ich schon gesprochen. Gut, um was geht's heute eigentlich? Erst dachte ich, es geht um Hänseln, aber dann scheint es hin zu... Um Händeln? Um Händeln? Hänseln. Hm? Nur meinetwegen reden wir noch ein bisschen über Hänseln. Anke. Naja, dann dachte ich, es geht um Beißen. Jetzt habe ich mich irgendwie eher so auf Beißen, dachte ich. Auf Beißen, ja? Hm? Ach, bist du auch jemand, der nachts braucht, dass er gebissen wird? Ach, brauchen nicht, aber kann ganz nett sein. Aber wenn schon mal so ein Gebiss im Bett liegt, wa? Naja. Und hast du denn da wenigstens starke Zähne im Bett? Ja, doch. Ja, echt? Hm? Was ist denn der von Beruf, der Beißer? beim Theater ist er. Beim Theater? Können die gut beißen beim Theater? Ja, ob allgemein will ich nicht. Ich habe leider nur die eine Erfahrung. Aber der, in welcher Sparte ist er denn da tätig? Inspizient. Inspizient? Ei, ei, ei. Davon hat's ja im Theater immer nur einen, wa? Nee, es gibt mehrere. Wie viel? Ach, echt, ja? Ja. Wie viel gibt's denn an welchem Theater denn? Keine Ahnung, also... Keine Ahnung? Ja, du wirst ein großes Theater, aber ich will jetzt hier nicht so... Doch, sag mal, Anke. Ey, echt, klar, Berliner Inspizienten im Vergleich. Wer kann am besten beißen? Bis ja, jetzt führt... Deswegen will ich das jetzt irgendwie nicht... Doch, sag mal ganz leise. Sag mal, was? DT? BE? Das erste, echt? Mhm. Und der kann gut beißen? Mhm. Bringt er das manchmal auch beruflich an? Oder ist das sein eigentliches Pfund als... Ich nehme ihn, bei der Arbeit kann ich nicht einschätzen. Als Inspizient muss er doch immer diese ganze schusselige Theatercrew zusammenbrüllen, oder? Genau. Ja, immer mit so einer Standleitung in die Kantine. Genau. Der und der soll jetzt aber gefälligst mal hochkommen und schön auf der Bühne sterben hier, sonst läuft's nicht weiter im Stück. Mhm. Ja, und hast du auch was mit Theater zu tun? Nee. Ja nicht? Was machst du? Ich studiere. Du studierst? Mhm. Was denn? Theaterwissenschaft? Nee. Klasse, nee. Nee. Was denn dann? Ethnologie und alte Amerikanistik. Ethnologie? Mhm. Und dann? Was? Und dann nach dem Studium? Ja. Ja, das wäre diese beliebte Frage. Ja, das ist eine fiese Frage, wa? Naja, das ist die Antwort für überall. Also Möglichkeiten, rein theoretisch ein Spektrum ist da, aber rein praktisch sind die Stellen natürlich, das Stellenangebot natürlich reichlich wenig. Und jetzt die Sendung zum Beispiel, wenn du der zuhörst, hörst du die jetzt völlig rein privat oder auch mit einem, sagen wir mal, als 10-20% als Ethnologin? Und denkst, ei, auch in Deutschland gibt's noch völlig unentdeckte Völker. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch manchmal, ja. Ja. Aber das ist eigentlich nicht der Grund. Eigentlich wollte ich mich hier gerade so ein bisschen ablenken, irgendwie, weil ich gerade, fürs Studium was machen muss und irgendwie hatte ich gerade einen Hänger und dachte, ja, machst du mal ein Radio. Ach, was musst du jetzt machen für das Studium? Ja, ein Referat. Und worüber denn? Über Ikonologie der peruanischen Küstenkulturen. Ach, na, das klingt aber gut. Ja? Und wenn ich jetzt sagen würde, Schlange, dann wüsstest du gleich, was das bedeutet? Nee, so einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht? Ja, da gibt es erstmal verschiedene Kulturen und, können wir jetzt über was anderes reden? Eigentlich wollte ich ja gerade Pause machen. Ach so, naja, dann reden wir ein bisschen über Inspizienten. aber da musst du auch immer oft ins Theater hin, oder? Nee. Komm, warum nicht? Gehst du nicht gerne ins Theater? Ja, doch, total, aber... da ich eine der armen Hasshold bin, die kein BAföG und keine Mittel mag, muss ich also viel arbeiten und deswegen komme ich nur ganz selten ins Theater. Ach so. Hm. Aber wenn, als sagen wir mal, Inspizientenfreundin, hat man ein anderes Verhältnis zu den Stücken? Und kannst du denn zum Beispiel auch danach einschätzen, also du kannst ja hingehen und zu ihm sagen, ey, du warst heute aber wieder toll als Inspizient. Ja, das kriegt andererseits, wollte ich gerade wissen, worauf kann sich so ein Urteil denn gründen? Naja, das kann ich eigentlich als im Publikum sitzen überhaupt nicht nachvollziehen. Das kann man höchstens, wenn vielleicht geschlafen hat oder so, weiß ich was, wenn dann irgendwie, weiß ich, die Musik nicht einsetzt oder keine Ahnung, irgendwie so weit, sondern nicht aufgerufen hat. Aber eigentlich müssen die es selber wissen. Also denke ich mal. Ach, insofern, aber eigentlich kann man es ja nicht einschätzen, wenn er seine Arbeit gut macht. Wahrscheinlich ist das das Kriterium, dass man das eben dann nicht merkt. Dass man in Ruhe schlafen kann, ja? Nee, weil der Inspiziente arbeitet wieder gut. Vielleicht kann ich auch mal so rangehen. Ja, Inspizient, finde ich ja toll. Mhm. Findest du toll? Ja. Wolltest du auch mal inspiziert werden? Nee. Nee, alles führt jetzt zu weit. Mir fällt gerade eine Inspizientengeschichte ein, aber die führt so ganz weit weg. Ey, die führt bis nach Halle und Halle ist verflucht weit weg. Mhm. Was wollte ich denn jetzt sagen? Inspizient. Hat der bei euch zu Hause so privat auch immer ein bisschen Überblick? Prägt der Beruf des Inspizienten? Ja, aber das heißt bei uns zu Hause, wir wohnen nicht zusammen. Ach so, und bei sich zu Hause? Nee. Hat der da überall Wechselsprechanlagen in jedem Zimmer? Nee. Hat er nicht, nee. Also schafft man noch so mit Stimme so die Distanz zu überbrücken. Ja. Und privat ist er sonst, ist er nett, beißt gut, alles prima. Ja, nett, ich finde ihn nett, ja, andere wahrscheinlich nicht so. Also ist ein unsozialer Typ, so. Ach, ist echt ein unsozialer Typ? Ja. Wie äußert denn sich das? Also erstmal. Der beißt die anderen auch, aber anders, wa? Einzelgängerisch erstmal, so. Oh. Und, hat halt nicht so. Sucht sich halt seine Kontakte aus, also wenn er genervt ist oder ja. So. Dann, Aber was fesselt denn jetzt eine lebenslustige alte Amerikanistin, wie du bist, an den einzelgängerischen Inspizienten? Außer eine zweifelsohne kräftige Biss, die er verfügt. Ja, was fesselt mich schon? Naja, einfach weil es ein intelligenter Mensch ist. Und also mir auch mal ab und zu mal so in den Hintern tritt, wenn ich mein Studium so gerade so schleifen lässt. Und Frauen wollen gerne in den Hintern getreten werden. Naja, im übertragenen Sinne, wirklich nicht unbedingt. Ja. Und hat er auch so schöne, starke, behaarte Hände? Wieso, ist das ein Inspizientenmerkmal? Ja, ich dachte, wenn ich an Inspizienten denke, dann denke ich immer an starke, behaarte Hände, wo sich dann mit Nachdruck der Zeigefinger auf so die Ruftaste legt und dann, Herr Minetti, jetzt aber mal hoch, schützen Sie hier nicht Alter vor. Nee, eigentlich hat er normal behaarte Hände. Normal behaarte Hände. Wobei, im Theater hätte er alle Möglichkeiten, sich da auch kleine Toupets raufkleben zu lassen, oder? Sicherlich. Dass er einfach irgendwie männlicher rüberkommt und inspizientiger. Meinst du, das merkt man dann im Kopf den Knopfdruck an, oder wie? Nee, aber es sieht einfach irgendwie geiler aus als inspizient. Ja, es sieht doch aber kaum jemand. Ja. Naja, aber trotzdem ist das scheiße, wenn du aus dem Ärmel kicken, dann unten so bleiche, dünne, haarlose Hände raus, oder? Ja, dann lachen sie einen doch aus im Theater. Sind ja keine dünnen Hände. Ach so, richtig, richtig fette, dicke Klopper inspizient. Das auch nicht, aber wohlgeformte, starke Hände. Ach, und kann der auch ein Instrument spielen? Nee. Nur Wechselsprechanlage. Ja. Na gut, vielleicht so hier mit Telefontasten vielleicht noch eine Melodie zusammenbasteln. Oder? Ach so, was macht der? Nein. Der hatte echt den Schalk im Nacken, dieser Inspizient. Was hat der? Den Schalk im Nacken. Ja? Ist schon klar, was dich an den fesselt. Also von handstark ist er nicht, aber total schalkig und bissfest. Sozusagen, ja. So, wolltest du jetzt noch direkt eine richtige Beißgeschichte erzählen, weil du sagst, du warst so aufs Beißen vorbereitet? Nö, eine Beißgeschichte wollte ich nicht erzählen. Ja. Wie gesagt, das habe ich ja dann schon mitgekriegt, das ist irgendwie wahrscheinlich heute offener Themenabend oder so. Oder? Ja, irgendwie so, das kreiselt hier heute volle Pulle hin und her und da rum und num. Ein Thema, oder? Und drüber und drüber. Nee, ja nicht. Ach so, ich dachte, es wäre immer so, dass du irgendwie ein Thema hast, weil ich finde, vor einer Weile habe ich mal irgendwas mit Notlösungen gehört. Ja, ist eigentlich auch so, ich habe eigentlich auch immer ein Thema. Ah. Und manchmal komme ich aber, vorhin hatte ich drei Themen und da war ich gleich wieder überfordert. Und wenn ich überfordert bin, zack, dann lege ich mich hin und mache ja nichts mehr. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, ich bin im Grunde mein ganzes Leben lang überfordert. Das kann ich mir gut vorstellen. Wieso kannst du dir das gut vorstellen? Das ist ja jetzt vielleicht eine doch etwas intime Bemerkung von dir. Bei der Themenbreite? Naja, die sich so anbietet, klar, mit diesen wunderbaren Anrufern immer und so. Ach so. Hm? Ja. Nicht? Ich wollte jetzt noch irgendeine Frage stellen, die eigentlich in einen Lob für mich gipfeln sollte. Ah. Jetzt fällt mir die Frage nicht ein. Scheiße. Ich wollte das so ganz beiläufig machen. Irgendwie so. Und dann hättest du sagen können, na du aber doch auch. So, verstehst du? Mm. Ah, das wäre klasse gewesen, oder? Na du aber und dann ist... Hey, das hat er ungefähr gepasst. Eben. Echt? Hm, ach, du bist... Ein bisschen noch, also ein paar Reserven an grauen Zellen habe ich noch übrig neben dem Referat. Ja, naja, aber bei mir sieht es jetzt langsam aus, merkst du schon, oder? Naja, geht doch auf Feierabend zu. Geht, wohlverdienten. Ja, geht aber richtig voll auf Feierabend zu, ey. Ich bin richtig Aha, was heißt das denn? Na, sagen wir Inspizienten gerne, wenn es mal nicht so läuft. Gut, ich werde jetzt fragen. Ja, hast du noch eine Frage? Noch eine Frage, geht's dir gut? Blenden. Ja. So. So, und du musst jetzt schön weiter studieren? Ja. Ich werde jetzt gleich bald nach Hause fahren und mich in mein Bettchen kuscheln. Schön. Und so blind im Dunkeln mit weit aufgerissenem Mund durchs Schlafzimmer robben, in der Hoffnung, dass da irgendwas zu beißen da ist. Ja, genau. Gut, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, voll gut. Tschüss, studier noch schön. Ey, grüß den Inspizienten. Mach ich. Der scheint, glaube ich, doch nett zu sein, auch wenn er ein bisschen asozial ist. Asozial habe ich nicht gesagt. Na gut, unsozial. Ja. Ja? Hm? Und der soll nicht so kontaktscheu sein. Ach nee, ich glaube, das ist schon in Ordnung. Gut. So lernt er wenigstens nicht so viele Frauen kennen, wa? Genau. In seinem Beruf, da ist er doch kitzlig. Der Inspizient ist ja einer der umschwärmtesten, hm? Oder? Nicht. Hm. Gleich nach Ulrich Mühe. Ja, zum Beispiel. Okay. Okay, tschüss. I was sleeping gently napping when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, and who really cares? Just a New York conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom? Happens all the time. Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows. Oh, how sad, and why do we call? Oh, I'm glad to hear from you all. I am calling, yes, I'm calling just to speak to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you. Lou Reed auf der Suche nach was zu beißen offensichtlich, bedient sich hier auch des Telefons. Jetzt ist total schwer, hier die Zeit jetzt noch rumzubringen. Ich werde einfach mal, zack, zack, zack, zack, leichte Schläge auf den Hinterkopf, einfach ein bisschen telefonieren noch. Aber wobei ist ja nur ganz kurz. Tach. Ja, hallo? Ja. Ich muss jetzt mal ganz kurz gerade ausmachen, Jens. Ja. Ja? Warum? Ey, das geht doch weiter hier. Und schon jetzt ist da. Doch, warum machst du denn das Radio aus? Die Sendung selbst läuft hier noch und danach kommt MC Lücke und ja, macht einen schönen Night Flight. Nee, ich dachte, ich hab... Machst du das erst bei MC Lücke wieder an und bei mir lässt das jetzt die ganze Zeit noch aus? Sind noch 7 Minuten, 7 wertvolle Sprechfunkminuten. Na, aber ich hab dich doch jetzt am Telefon. Ja. Ja. Und denkst du, dass das jetzt die restlichen 7 Minuten so bleibt? Nee, dann mach ich das wieder aus. Das bleibt nicht so. Ah, dann machst du das wieder an. Ja, na los, das läuft dann so. Ey, du kannst dir vorstellen, dass ich ein enormes Interesse daran habe, dass du das Radio anmachst. Jo. Ja, darum muss ich jetzt das Gespräch beenden. Nee, tschüss. Das ist schlecht, weil ich warum? Muss ja noch kurz anbringen, dass ich in der Bank arbeite. Und? Und das bei mir zu Hause ganz furchtbar aussieht. Und dass du auch so ein besudeltes 100 mit Macaroni besudeltes 100,6 T-Shirt anhast? Das mag ja Christine nicht. Doch, da steht die drauf. Nee, hat sie gesagt, mag sie nicht. Ach, das hat sie bloß so gesagt. Das wollte sie nicht so direkt anmerken. Ich muss mir anschaffen dafür. Ja? Jo. Na, dann fangen wir erstmal an und dann rufst du nochmal an, wenn du das hast, ja? Nee, das ist schlecht. Wie? Weil der Sender hat ja nicht so einen Spaß. Naja, ach, das ist doch nur für zu Hause. Hm. Die Jogginghosen sind doch auch nur für zu Hause. Und die Tennissocken. Ja, naja, bloß wenn sie das nicht mag, ist das doch schlecht. Mag sie doch. Nee. Kannst mir vertrauen, und dann du kennst mich sagen, da dass aus. Mein Bad so klein ist, dass ich die ganzen Sachen nur in der ersten Wohnung verteilen muss. Gut, da wird sich Christine sicher drüber freuen. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. So, Tag, ist da noch jemand, der was Wichtiges zu sagen hat? Ja, was Wichtiges habe ich nicht zu sagen, aber mich würde mal echt interessieren, wo du deinen Musikgeschmack her hast. Der ist ja unglaublich. Was heißt jetzt unglaublich gut oder unglaublich schlecht? Überleg dir, was du sagst. Ich überlege mir eigentlich meist, was ich sage, aber... Ja, aber du diesmal solltest du, bevor du was sagst, überlegen. Gut, dann überlege ich jetzt. Fertig. Aber der beweist einen seltenen Mut zur Hässlichkeit. Finde ich schon klasse irgendwo. Ist ja nicht schlecht. Was heißt der seltenen Mut zur Hässlichkeit? Das waren alle prima Musiken. Ja, das sagst du. Die Bank durch. Ach, die Bank durch. Ich höre das immer so heilen, weil ich Radio anhab. Du spielst die Musik durch die Bank durch? Wollen wir erstmal Schluss machen hier? Ich danke dir für deinen ermunternden Anruf. Ja, bitte. Für den Zuspruch. Ja, ich wollte es ja nur hören. Ja. Mein Geschmack ist ja auch nicht der beste. Ich meine, immerhin. Aber hätte sein können, dass du da auch einen besonderen Draht zu hast, oder? Ist ein Satz, den ich von mir nicht sagen würde. Bitte? Tschüss. Ciao. Tschüss. So, hier noch ein Anrufer. Ja, hi. Hi. Mensch, ey, jetzt telefoniere ich mir den Finger wund, habe schon eine Blase am Wahltastenwiederholungsfinger, naja. Ja, letztendlich... Welches ist denn dein Wahltastenwiederholungsfinger? Der rechte Zeigefinger. Ja. Oder hältst du das Telefon in der linken Hand? Exakt. Warum eigentlich? Ich mache das auch immer so, aber warum? Warum? Na, warum nimmt man den Telefonhörer mal mit links? Ja, ich weiß nicht, ich höre mit links. Rechts ist da die Greifhand, die starke. Ja, aber ich höre mit rechts nicht so gut, wa? Du hörst mit rechts nicht so gut? Nee, ist so. Ach, bist du auch schon so in den Jahren, wo du die Hör langsam nachlässt? Nein, das weiß ich eigentlich noch nicht. Nee, wie alt bist denn du? 23. Na klar bist du da schon in den Jahren, wo du dir hören nachlässt. Doch gar nicht wahr. Natürlich. Nee. Der kommt doch daher, dass du immer dich auf so einen komischen Partys rumtreibst. Mach ich ja gar nicht. E-Werk. Ach, Quatsch. Wummer. Wahnsinnig. Wie? Bin ich wahnsinnig. Nee, wo treibst du dich dann sonst so rum? Gar nicht. Ich muss hier zu Hause bleiben und studieren und lernen. Ach echt? Was studierst denn du? Auch Biologie. Mensch, Maya, ist ein intellektueller Sender hier. Ja, ich merke das schon. Ne? Nur Studierte rufen hier an. Ist ja toll. Und Busfahrer, die wollen wir nicht vergessen. Und Heinz, den wollen wir auch nicht vergessen. Ach so, übrigens, was ich nochmal sagen wollte. Wie soll denn das überhaupt halten? Wie sollen diese blöden Teebeutel unterm Arm halten? Schwarzer Tee mit Mango-Geschmack. Ja, ja, klar. Ja. Du hast die unterm Arm. Ich weiß nicht, ob die jetzt, da gibt es unterschiedliche Marken. Lipton's, ja. Calvin Klein. Ich meine ja nur, wie soll das halten unterm Arm? Man geht durch die Fußgängerzone, man kann doch nichts machen. Man kann keine Taschen tragen, man kann... Die haben doch so eine Strippen da drum. Ja, und? Die sind aber nicht lang genug, dass man die um den Oberarm wickelt. Ach so, ja, denn weil die sind ja auch nicht dafür vorgesehen, dass man die unter den Arm trägt. Nee, eben, ja. Aber wenn man die an so einen Schnipsgummi ranmacht... Ja. Und dann über die Arme, die Ärmel hochkrempelt. Über die Schulter dann, ja. Dann so über die Schultern. Dann hängen die sicher. Ja, dann kann man immer noch zwei Aldi-Tüten in der Hand tragen, ohne dass die Teebeutel runterfallen. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Gut, okay. Du hast jetzt ein bisschen dazu beigetragen, dass die Sendung doch noch praktischer wurde. Ich vergesse ja mal so die praktischen Aspekte. Ja, stehe hier, schwadroniere rum, philosophiere rum, entwickle tolle, tolle Ideen und kümmere mich kaum um deren Realisierung. Na siehste. Gut, ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Damit ist die Sendung schon fast zu Ende. Ich muss jetzt bloß noch eine kurze Musik spielen, die für meinen hochverehrten Kollegen MC Lückes, die ist aber ganz kurz, die dauert eine Minute und danach sage ich richtig ordentlich Tschüss und dann hören wir alle Schubert gemeinsam, ja, und stehen auf, fassen uns an den Händen und schwören uns gegenseitig gute Menschen zu sein. Diese Musik ist für MC Lücke, der gleich danach seinen Nightflight machen wird. Put your finger in the fan. You get a broken finger in the fan. And don't put your finger in the blender. You get a broken finger in the blender. And don't put your finger in the stove. You get a broken finger in the stove. And don't put your finger under bricks. You get a broken finger under bricks. And don't put your finger under the lawnmower. You get a broken finger under the lawnmower. And don't put your finger in the pipes. You get a broken finger in the pipes. Der ist nämlich ein bisschen dafür verschrien, dass er überall seine Finger drin steckt. Darum musste ich ihm diese Musik hier widmen. Wie sich ein Nachtflug anhört, der von jemandem moderiert wird, der überall seine Finger drin steckt, könnt ihr... Wie jetzt, ihr gleich. Kannst jetzt du ein bisschen näher ausführen? Zack, hat er den Finger in meiner schönen PJ Harvey-CD drinne. Und er hat Riesenfinger, muss ich mal sagen. Und die CD ist ganz clean. Schaufelhände, kommt von Opa. Richtig. Weiter. So, du machst gleich wieder Krach, oder? Hast du schicke Musik dabei? Wunderbare Musik. Ja, schick. Warten. Hochwart, was mir gefällt vielleicht mal. Ja, bestimmt. Jetzt aber erst Schubert. Dass ich nicht immer Kassette hören muss im Auto, wenn ich nach Hause fahre. Du alter Sack. Tschüss, MC. Ja, populäre Musik. Gut. Tschüss, liebe junge Menschen. Bleibt schön am Radio und lasst euch hier die Musik von MC Lücke vorspielen, ja? Tschüss. Nächste Woche ist wieder Sendung. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen